Moin Moin und hallo zu Piper's Pit. Ach nee, falsch. Zu vier Ecken, zu Elfer natürlich. Heute am 13.10.2012. Wir haben sowas ähnliches wie Samstag. Und ich bin der Chris und begrüße den Ricky. Hallo Chris, hallo Hörer, auch von mir. Einen wunderschönen Samstagabend. Mal zu ganz ungewohnter Zeit haben wir uns hier bei vier Ecken, zu Elfer zusammengefunden. Hast du gehört gerade? Ich habe gerade zu mir selbst Chris gesagt. Sehr lustig. Ist lustig, ne? Ja. Ich spiele auch gerade Resident Evil 6, liegt wahrscheinlich daran. Sehr lustig. Aber wir sind heute nicht alleine. Heute ist nicht der Tobi da, weil er ist einfach für den Gast, den wir hier noch in der Sendung heute haben, ist einfach zu schlecht oder ist einfach durch das Leistungsraster gefallen. Und ich würde sagen, holen wir ihn rein, oder? Ich versuche es gerade. Es scheitert ja wie so häufig an mir. Aber du kannst ja doch einfach nochmal anfragen. Anfragen? Ja, schönen guten Abend. Siehst du? Geht doch. Hallo. Wunderbar. Der Luca, Mensch, ist mit dabei. Luca. Ja, hallo, Chris. Alles schön? Ja, wunderbar. Wollen wir jetzt irgendwie am Anfang so eine obligatorische Wer bist du? Wo kommst du her? Von wem bist du Fan? Frage stellen oder hast du da keinen Bock drauf? Ja, können wir gerne machen. Dann mach mal. Haha, dann mach doch mal. Sonst frag mich doch einfach. Wo kommst du her, Luca? Ich komme aus der Nähe von Bremen. Kenn ich. Ja. Ja. Aus der Geburtsstadt von Jan Böhmermann, stimmt's? Ja, ich bin ein großer Fan. Von Jan? Ja. Ja, er ist auch bald in Hannover, Late Line live in Hannover. Aber ich habe gehört, man kann nur Karten gewinnen. Von daher finde ich das schon wieder ganz schön asozial. Ja, ich habe von die neue Folge gesehen mit Curse und Uwe Boll. Also ich bin gespannt. Ich freue mich da auch schon drauf. Werde ich mir nachher angucken. Ja, unbedingt. Ja. Fan wahrscheinlich von den Fischköppen, ne? Ich bin seit längerer Zeit Fan des FC Bayern München. Nein! Ja, voll gut. Wie kommt's? Auch so unerklärlich wie bei mir? Ja, es ist also als kleiner Junge durch die Eltern bedingt. Ja, die haben mich öfter mal ins Weserstadion mitgenommen. Fand ich auch ganz, ganz nett und so für die ersten Fußballerfahrungen, aber irgendwann fing dann so die Geschichte an, Willy Lemke und ich hasse Willy Lemke und der hat das alles so ein bisschen auf eine politische Ebene gebracht und da habe ich gesagt, nee, kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren, gefällt mir gar nicht und und dann irgendwie hat sich das entwickelt, zwei meiner besten Freunde sind halt Bayern-Fans und dann gucken wir seit 10 Jahren halt jedes Bayern-Spiel und wunderbar. Also vom Politiker zum Wurstfachverkäufer, ja? Ja. Von Lemke zu Hoeneß. Wie alt bist du denn? Ich bin 29 geworden letzte Woche. Bist 29? Ja. Ich wusste gar nicht, dass Menschen so alt werden können. Ja, ich bin auch ganz erstaunt. Also. Ricky, bist du noch da? Selbstverständlich. Ich habe mir gerade durchgelesen, dass Ottmar Hitzfeld zweimal einen Stinkefinger gezeigt hat. Nein, habe ich auch gelesen. Unfassbar. Angeblich sich selber. Dem Offiziellen, ne? Oder? Nein. Hier ist die Aussage, angeblich habe er die Geste wegen Verärgerung gegen sich selbst gezeigt. Ja, natürlich. Ja. Ist jetzt schon, also das ist schon, allein deswegen lohnt sich, glaube ich, die Sendung schon. Schön. Aber wir haben ja eigentlich auch ein Thema, ne, für die Sendung. Apropos muss ich nochmal darauf hinweisen, nur bei vier Ecken, zwei Elfer wusstet ihr schon vor 2,5 Wochen, beziehungsweise vor 2 Wochen, dass Boris Vukcevic an einem Zuckerschock, jedenfalls, dass die Ursache des Unfalls war. Können wir natürlich jetzt ist hier offiziell, wieder, ne? Ja, und da können wir natürlich wieder an unsere alten Wrestling-Qualitäten anschließen. Da hat man ja auch immer von uns abgeschrieben, die News. Mittlerweile ist auch so, dass der Kicker, glaube ich, bei uns ab und zu mal reinhört. Ich denke auch. War eigentlich diesen Donnerstag die Kicker-Titelseite das von Tobi? Was war es denn nochmal? Von der letzten Ausgabe. Ich habe es gerade vergessen. Gerade hatte ich es noch im Kopf. Du meinst es mit Ruth Krullet? Nee, was anderes. Dass er sich super findet? Nee, nicht. Nee. Was anderes? Ah, das mit den Frauen, mit Labbadia, das meinte ich. Ach so. Der schöne Bruno. Ja, der schöne Bruno. Er ist aber auch schön, oder? Ist das ein schöner Mann, Luca? Ein reiner schöner Mann, ja. Das ist ein reiner schöner Mann. Ich finde den auch sehr attraktiv. Ich habe auch den Bravo Starschnitt bei mir. Ja, ich frage mich immer, ist er nur niedlich oder einfach nur süß? Und ich finde, er hat was. Er hat was. Aber Bruno und Labbadia sieht seit 20 Jahren auch gleich aus. Das finde ich auch bemerkenswert. Ja, das gilt es nachzueifern. Ja. Absolut. Welch feine Wortwahl an diesem Abend. Ja, ich bin auch großer Fan, also auch aus nacheiferischen Gründen von Hugh Hefner. Denn, also mal ganz ehrlich, wenn ich mit 86 ja, noch solchen Schnitten auch, ne? flachlegen kann, ja. da wäre mir das Optische sowas von scheißegal. Also auch dieser Mann, ja, ist als, also jeder normale Mensch muss diesen Mann anhimmeln. Natürlich als Frau ist es jetzt ein bisschen, könnte man auch sagen, na ja, aber selbst Frauen würde ich vorschlagen, die könnten auch froh sein, wenn sie mit 86 noch 29-jährige aussehen würden wie Hugh Hefner. Zum Beispiel. Wie bist du jetzt auf Hugh Hefner gekommen? Weil ich hier kurz vor der Sendung noch onaniert habe. Zum Hulk Hogan Sextape, oder? Nee, und zwar haben wir aus Recherchegründen aktuell den Happy Day Podcast unter unseren Fittichen. Und wir werden uns, denke ich mal, zur gegebenen Zeit dazu genauer äußern. Ich freue mich. Ja, das ist ja nicht mehr lange. Am Dienstag. Dienstag 17 Uhr live und dann danach natürlich als Podcast. Als Podcast. Schön. Hat er schön gesagt, oder, Luca? Ja. Weltklasse. Na gut, macht er gut. Die Nationalmannschaft ist heute unser Thema. Ach, hat der Schmelzer gut gespielt, oder? Hört man ja überall nur noch. Hat der Schmelzer gut gespielt? Oh, war der toll gegen ja. The No Names. Hat er wirklich toll gemacht. Also, ja, die Vorlage, da, den er da mit der Brust irgendwie nicht richtig unter Kontrolle kriegt. Nein, den hat er, den wollte der so. Den wollte er so, ja. Den wollte er so. Ja, gut. Ich konnte auch gar nicht anders irgendwie, nach dem Scheiß. Das ist ein Scheißpass von Schweinsteiger, glaube ich, war's. Das war. Also ich muss sagen. Ja? Blindes Huhn findet halt immer ein Korn. Ich glaube, es war sein erstes Spiel, sein erstes, sag ich mal, akzeptables Spiel in der Nationalmannschaft. Oder kannst du dich an, oder ihr euch an ein Spiel erinnern, also wo er euch mal positiv aufgefallen ist? Ich meine, in der Nationalmannschaft? Gute Frage, ne? Aber ja, immerhin. Geht so ein bisschen unter irgendwie. Die anderen fallen halt mehr auf und ja. Aber ich habe jetzt gehört, der soll auch bei Dortmund gegen City so gut gewesen sein. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich fand, da war er noch einer der unauffälligsten. Das heißt ja nichts. Erinnert mich an den guten alten Zvonimir Soldo vom VfB Stuttgart. Da sind wir wieder. Der Spieler, also zeitweise dachten die meisten wirklich im Stadion, dass Stuttgart nur zu 10 spielt. Und es war aber tatsächlich immer Zvonimir Soldo, der da im Weg rumstand und einfach klasse abgeräumt hat, unauffällig die Bälle verteilt hat, Räume zugestellt hat, wie man es, glaube ich, sagt, und einfach klasse Leistung geboten hat. Vielleicht war ja der Marcel Schmelzer auch ähnlich unauffällig gut. Ist er noch jung. Also ich denke, er war mit in der Meistermannschaft und da hat er dann wahrscheinlich auch nicht so viel verkehrt gemacht. Ja, ist jetzt nicht mein absoluter Lieblingsfußballer, aber auf der Position, wie du auch schon gefragt hattest, ja, gibt's ja halt, glaube ich, so ein kleines Problem in der Nationalmannschaft, ne? Ja, also man kann halt nicht nur Nationalmannschaft, ne? Ja, also man kann halt einen Badstuber hinstellen oder Boateng, aber ja, die machen hinten halt zu, aber offensiv ist dann halt nicht so viel und na, Ogo muss ich da auch nicht unbedingt sehen, also. Nee. Wobei mir der Holger Badstuber auch nicht so gut, also ich will jetzt hier naja, nicht aber er macht das aber da, nee, aber er macht das im Münchner Trikot, macht er das ja sehr solide. Nach vorne kommt natürlich wenig, aber ey. Na, das ist aber jetzt ein schwieriges Argument, denn den Schmelzer kritisiert man ja schließlich auch für seine Leistung in der Nationalmannschaft. Und ja. Ich finde jetzt ja Badstuber, ich sag nicht, dass der einen schlechten Job macht, aber zum Beispiel gestern gegen Irland fand ich ihn zeitweise nicht ganz so souverän. Und auch sonst, ich gebe dir recht, in München funktioniert das ein Ticken besser, aber bei der Nationalmannschaft, ich weiß nicht, aber neben Hummels sehe ich ihn eher als schwächeren Verteidiger. Also irgendwie habe ich so, es ist jetzt einfach nur so, einfach von beim Gucken, würde ich mich wohler fühlen aktuell mit Mertesacker und Hummels. Ich kann es aber also, jetzt nicht faktisch hinterlegen. Ist nur einfach so ein Gefühl. Ich bin schockiert. Also ich kenne wenig europäische Innenverteidiger, die eine größere Ruhe ausstrahlen als Holger Badstuber. Also über seine Qualitäten jetzt mal abgesehen so, ne? Aber er strahlt auch eine unfassbare Ruhe aus und die brauchen wir doch in der Innenverteidigung in der Nationalmannschaft. Also ich finde auch Badstuber Innenverteidigung schon Weltklasse. In München ist ja immer so, Boateng oder Badstuber, wenn die Außenverteidiger spielen, hat so den Grund, dass man bei Ecken defensiv oder offensiv halt noch einen kopfballstarken Mann hinten drin hat. Dann nimmt man das halt in Kauf, dass eine Seite eventuell nicht so offensiv beackert wird. Gerade gegen stärkere Gegner ist das sicherlich von Vorteil. Ja, gut. Mertesacker, der große, langsame Mensch, hat mir auch sehr gut gefallen, aber hat irgendwie in den letzten Jahren auch konsequent abgebaut irgendwie. Guckst du die Premier League aktuell? Ja, ab und zu. Also ich kann sie leider nicht wöchentlich verfolgen, aber... Also bist du ein Sky-Abonnent? Auch, klar, aber Problematik ist halt beruflich, bin ich in Hamburg und da habe ich leider Kabel und zu Hause habe ich satt. Und die Motivation, Sky Go dann anzumachen, ist dann meistens nicht so gegeben. Zahlst du für Sky Go? Nee, war dabei. War dabei. Wie war dabei? Warum habe ich das nicht? Weiß nicht, ich glaube HD und Zweitkarte. Also ich habe beides. Bei mir ist es auch dabei. Ich sag die Kadenten vor dem Herrn hier. Ja. Ja. Also war mal eine Zeit lang, ich weiß nicht. Die ändern ihre Vertragsmodelle oder Programmmodelle ja ständig irgendwie. Also ich glaube, ab dem neuen Jahr kann man Bundesliga auf Sky HD 1 und 2 auch nicht mehr gucken. Das ist irgendwie alles merkwürdig. Also ich weiß nicht, ich glaube, die machen da alles neu. Oh, das ist ein schönes Stichwort für mich. Wenn es um so Fuck-Ups geht, kann ich ja einfach mal kurz mal wieder einen Wasserstand abgeben, was so sich bei mir tut an der Google- und Telekom-Front. Also, ihr hört schon, ich habe noch eine zweite Front jetzt wirklich aufgemacht und zwar wirklich direkt beschossen habe ich. Du weißt, Ricky, der Zwei-Fronten-Krieg, der ist nicht der aller... Es sind ja drei. Ich liege ja auch noch im Clinch mit KBBW. Immer noch? Ja, also wir haben auf jeden Fall da noch nicht das letzte Hühnchen gerupft. ich habe jetzt einen Beschwerdebrief verfasst und mich dazu geäußert, dass ich bitte meine Telefonkosten, wie gesagt, das von der Service-Hotline 42 Cent von Bestandskunden zu verlangen, ist schon eine Ansage. Und wenn man dann so immer 5 Minuten in der Warteschleife hängt, könnte unter Umständen vielleicht so der Verdacht aufkommen, dass sich vielleicht KBBW denkt, sie könnten sich da noch ein Ticken, eine kleine Nase mit dazu verdienen, eine goldene. Kann man da eine Zahl sagen? Ich sagte doch, 42 Cent kostet eine Minute. Nein, insgesamt, was hast du da verbrannt? Also, ich tippe mal so circa auf 40 Euro an Telefonkosten. Naja, dafür bekommst du aber auch den dementsprechenden Service, ne? Irgendwann bestimmt. Und dann gab's ja diese lustige Geschichte mit Google. Ich habe mir ja Nexus 7 geholt und ich hatte dann auch eine böswillige Mail bekommen von, wie ich mich darüber nur aufregen könnte. Irgendjemand hat den Podcast, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast ich das erzählt habe, hier, Vierken 211 oder den anderen. Also da muss ich noch mal so sagen, ich habe kein Problem mit diesem Gerät an sich, aber es ist halt einfach nicht so gut wie ein iOS-Gerät. Und das ist eine subjektive Meinung von mir und wer damit glücklich ist mit dem Nexus 7, ey, das ist echt toll. Also wirklich, ich meine, klar, ein Trabi fuhr auch. Also von daher, da wird auch keiner sagen, der fuhr nicht geradeaus, aber fährt halt. Und ist aber fährt sich halt ein bisschen komisch. So, also ist ja auch egal. Daraufhin habe ich ja Google kontaktiert, dass ich gerne umtauschen würde, weil in den ersten 2 Tagen kann man ja, ihr könnt es euch einfach nachhören in den anderen Podcast. Und ihr werdet nicht glauben, nach 6 Tagen, heute, habe ich plötzlich eine Postkarte für die Packstation bei mir drinnen liegen. Bin vorn schnell runtergedüst, man konnte erst ab 19 Uhr abholen. Hab noch so ein bisschen gehofft, dass vielleicht ein iPhone drinne liegt, weil dazu komme ich später noch. Und fahr dann hin, ein riesiges Paket, also ungefähr, also mindestens doppelte Schuhschachtelgröße, kann man schon so sagen. Und ich dachte, was ist denn das? Hab ich denn hier wieder? Und steht Google drauf, ja, was ist denn das? Und in diesem riesigen Paket, ja, war das ein Dicker? Ist ein postkartengroßer Aufkleber. Nein. So. Aber ja, du lachst. Lass dich nicht lumpen. Aber dazu auch noch in ausgedruckte Anweisung, wie man jetzt weiter vorgehen muss, sprich den Aufkleber aufs Paket kleben. Ja. Das werde ich dann, habe ich auch sofort begonnen. Es ist aber noch mein Drucker kaputt gegangen. Ich muss aber nämlich noch was ausdrucken und dann mit reinlegen. Und welcher Marke war dein Drucker? Vielleicht können wir da auch noch eine Front aufmachen. Das ist Canon. Ist auch scheiße, ja, aber bei Drucker ist eigentlich fast alles Kacke. Also das ist von daher, das wäre jetzt vergebene Liebesmühen. Nee, also da habe ich jetzt noch so einen kleinen Engpass. Chris hat gemeint, ich soll mal hier zum Copyshop meines Vertrauens gehen. Das ist auch wieder total anstrengend, wenn man momentan so gefragt ist, wie ich auch, ja, also gerade was den ein oder anderen Telekommunikationsanbieter angeht, hat man kaum Zeit für sowas. Apropos Telekommunikationsanbieter, kommen wir zur Telekom. ich habe mir am 15., also eigentlich am 14. September, also am Tag, das war der Tag, an dem man es zum ersten Mal reservieren konnte, wenn ich das noch richtig weiß. Am 14. oder am 15., irgendwie, also ein Freitag auf jeden Fall, habe ich mir sofort ein iPhone 5 geklickt, 64 GB in schwarz. Und ich habe mir schon gedacht, das wird wahrscheinlich nicht zum 21. reichen. Stand ja auch Kalenderwoche 39 dran. Und Kalenderwoche 39 wäre gewesen die Woche vom 24. bis zum 30. September. Und auch da kam mein iPhone nicht. Und aktuell, nur damit was man ungefähr weiß, wir sind mittlerweile in Kalenderwoche 41, die sich dann auch mit dem morgigen Sonntag verabschiedet. Und bis jetzt kam immer noch kein iPhone, dann habe ich mal spaßeshalber die Kollegen von Telekom hilft. Ah nee, da muss ich ja noch sagen, ich habe eine E-Mail geschickt an die Telekom und sofort eine Roboter-Mail zurückbekommen. Ja, innerhalb von 24 Stunden bekomme ich auch Antwort auf meine Mail. Das sind aber andere 24 Stunden. Also jedenfalls bei mir kam nichts an. Dann habe ich Telekom hilft. Wer das nicht kennt, @Telekom hilft, gibt's auf Twitter, kann man so die mal anschreiben und in der Regel gucken die dann, ob sie dir irgendwie weiterhelfen können, wenn du Probleme hast mit der Telekom. Und dann habe ich geschrieben, Kalenderwoche 41 ist dann jetzt auch rum. Bin gespannt, wenn mein iPhone 5 bestellt am 15.09. kommt. @Telekom hilft. Daraufhin hat mir der nette Mitarbeiter von Telekom hilft zurückgeschrieben und das finde ich dann schon dreist. Dein iPhone 5 findet sicherlich auch bald deinen Weg zu dir und macht ein Smiley. So, da habe ich schon eine Art Arschloch, muss man schon so sagen. Und dann heute habe ich geschrieben, neuer Lieferstatus, Chris, das weißt du jetzt noch gar nicht. Wie gesagt, zuerst stand der KW 39 dran und damit konnte ich ganz gut leben. Dann haben sie das geändert auf KW 41 bis 42. Und jetzt gucke ich heute Morgen, steht da, KW 43 bis 44. Ja. So. Also, ran an Twitter und wieder getwittert. Neuer Lieferstatus für mein iPhone 5, KW 43, 44. So langsam reicht's. @Telekom hilft. Bei der Bestellung hieß es KW 39. Darauf die Antwort von der Telekom. Und jetzt, muss ich selber mal kurz gucken, war dann, Sie haben die Möglichkeit, schriftlich zu widerrufen. Tut mir leid, dass die Lieferung, auf sich warten lässt. Es ist schon irgendwie eine Ansage, finde ich. Also, er bietet mir praktisch an, dass ich einfach drauf verzichte, weil die einfach so großkotzig sind und auf jeden Kunden scheißen. Ja, das ist wirklich so. Bestandskunden werden gefickt, sage ich mal, aber Neukunden, oh, die möchten wir. Nein, die wissen ganz genau, dass genau so ein Typ wie ich aktuell bei Vodafone vor seinem Rechner sitzt und sich aufregt. Und sie wissen, wenn ich hier, sag ich mal, abziehe, dann garantiert wird irgendein anderer wieder dazustoßen. Also, das interessiert sie einfach nicht. Ja. So, die Telekom, ja. Ja, um das mal zusammenzufassen, ich kenne in Deutschland keinen Telekommunikationsanbieter, der einen guten Service hat. So hätte man es verkürzt ausdrücken können. Ja. So. Ja, hätten wir die letzten 10 Minuten eigentlich. Wie bekommen wir jetzt die Brücke? Wie bekommen wir jetzt die Brücke von Telekom zur Nationalmannschaft? Ja, ganz einfach. Telekom ist Trikotsponsor vom FC Bayern München. Beim FC Bayern München spielt zum Beispiel Holger Badstuber und der spielt wiederum in der Nationalmannschaft und der wiederum hat gestern gegen Irland gespielt. Und ja, habt ihr da noch ein paar Meinungen? Also ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis nur Positives gehört. Also ich habe, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, habe ich mir gedacht, oh, da kommt doch jetzt wieder, oh, war doch ein Scheißgegner, das war doch ein Aufbaugegner. Aber nee, haben sie alle gesagt, musst du auch erstmal schlagen. Und so genauso sehe ich es auch. Weil der Trapattoni, der mischt ja gerne mal Beton hinten an. Ne? Ja, also Irland hat das erste Spiel gegen Kasachstan mit Ach und Krach gewonnen. Ich glaube, Kasachstan, ich weiß nicht, hatten die in ihrer langen Fußballkarriere überhaupt einen WM-Sieg in der Qualifikation? Und dann haben sie, glaube ich, bis zur 89. Minute geführt, 1-0. Und dann gab es in der Nachspielzeit noch 2 Tore gegen Irland. Also so ganz. Aber Kasachstan hat zum Beispiel auch nur 0-0 gespielt gegen Österreich gestern. Also so richtig. Ja, die sind super drauf. Sind sie nicht, also, ja. Klasse. Nein, die Fachmänner hier vom kasachstinesischen Fußball, da halte ich mich mal raus. Nee, das nicht, aber Kasachstan ist jetzt eine Mannschaft, die sollte man eigentlich auch deutlich schlagen und das war da auch schon nicht so überzeugend, dann fehlt Keane oder Leistungsträger wie Keane und ja, war erschreckend, wie viel Platz die teilweise hatten. Klar, muss man 6 Tore gegen die machen, alles gut, aber ja, war jetzt nicht so der starke Gegner, wie ich ihn erwartet hatte. Aber also ich hatte sie auch besser eingeschätzt, aber ja. Im Endeffekt war es dann wirklich nicht so viel Gegenwehr. Also 6-1 war schon überraschend, oder? Nach dem Österreich-Spiel fand ich schon. Ja, oder? Gut, klar. Also, aber ja, gut, Österreich schätze ich oder finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Die haben viele Bundesliga-Legionäre, wie ich es jetzt mal ausdrücken möchte. Schön gesagt übrigens. Sehr schön. Ja, also ich würde Österreich stärker einschätzen als Irland zum Beispiel. Also aber jetzt ein 6-1 hätte ich nie im Leben erwartet. 3-0, 4-1 vielleicht, aber ja, also es war wirklich erschreckend wenig Gegenwehr. Also die haben nicht, sind nicht richtig raufgegangen, hat man ja auch gesehen durch die Weitschusstore, die da gefallen sind und ja. Die Frage ist halt, wie die Österreicher die kleineren Gehirne praktisch dann also ja, kannst du dir vorstellen. Es ist ja, da haben die ja dann wieder Probleme. Ja, die fahren dann mit ihren dicken Autos durch die Gegend und wenn die dann angehalten werden von Polizisten, erzählen die dann, wie viel Geld sie verdienen und dass sie ja. deren Leben kaufen können, zum Beispiel. Wäre jetzt eine Möglichkeit, um das zu kompensieren. Aber. So, ich suche gerade noch, welche Gruppe ist denn Deutschland? Weiß das eigentlich jemand aus? Nee, bitte? Das weiß man doch. Bertha? C wie Bertha. Ah, okay. Genau. Aber Chris, da stimmt jetzt irgendwas nicht. Das merke ich aber gleich. Nee, ich wollte nur nämlich mal gucken. Österreich, also jetzt aus 2 Spielen, 1 Punkt. Gut, das sagt jetzt mal noch überhaupt nichts aus. Aber gegen Kasachstan sind eigentlich 3 Punkte schon Pflicht gewesen. Für musst du gewinnen. Ja. Musst du gewinnen, ja. Ja. Ja. Meint jetzt Österreich. Ja, aber ich wollte noch mal ganz kurz zu diesem Bartstuber-Ding was sagen und dann können wir das auch abhaken. Wie gesagt, komplett. Ich bin nicht der Meinung, dass Holger Bartstuber ein schlechter Innenverteidiger ist oder so. Aber kennst du das nicht, dass es zum, also am besten finde ich immer, fällt das auf bei Elfmeterschießen. Wenn da bestimmte Spieler zum Punkt laufen, dass du irgendwie ein schlechtes Gefühl hast, aber die treffen trotzdem in der Regel. Zum Beispiel bei Özil habe ich immer ein schlechtes Gefühl. Immer, wenn der zum Elfmeterpunkt geht. Nee, bei dem habe ich jetzt als einziges ein gutes Gefühl. Das scheint, wir zwei scheinen da wirklich irgendwie völlig unterschiedlich heranzugehen an die Sache. Also zum Beispiel auch, wenn ich Cristiano Ronaldo sehe, da denke ich immer, der kann doch gar nicht kicken. Ich weiß nicht, wie ist der bei dir? Der ist ja wahnsinnig, der Typ. Jetzt habe ich dich. Nein, aber ich weiß nicht, Bartstuber, ich finde ihn schon okay, aber irgendwie ich denke immer, oh Gott, er hat ihn. Also so ein Gefühl ist das bei mir, wenn Holger Bartstuber in Zweikämpfe geht und ich kann überhaupt nichts Negatives über den Mann sagen. Einfach nur so dieses Grundgefühl, fühle ich mich wohler mit Hummels und Mertesacker. Hatte ich in den ersten beiden Saisons auch, dass da immer so ein bisschen, teilweise. Kannte man ihn ja gar nicht. Ja, aber da war halt ein junger Spieler, irgendwie kannte ihn halt, ja, vielleicht deswegen, man kannte ihn nicht, hatte dann vielleicht immer so ein bisschen, macht er sich, kann er das jetzt leisten und so, aber letzte Saison fand ich ihn schon ziemlich stark und eigentlich auch, hat seine Leistung eigentlich immer gebracht und mittlerweile sehe ich ihn vor Mertesacker, aber es ist halt, wie gesagt, auch meine Meinung, mein subjektiver. Ja, absolut so. Subjektive als Bayern-Fan. Warum hat eigentlich Toni Kroos nicht gespielt? Von Anfang das an? Das verstehe ich auch nicht. Aber Özil hat halt irgendwie ein Standing bei Löw. Er hat einen starken Klassiko hingelegt. Also sind wir mal ehrlich. Ja, gut. Aber davor grottig gespielt. Also so Özil ist mir einfach zu unbeständig. Klar, ist ein riesen Fußballer, aber irgendwie, so dass er wirklich wie Messi oder Ronaldo vielleicht jetzt wirklich durchgehend gute Leistung bringt, das sehe ich irgendwie nicht. Und also klar, Groß ist ein komplett anderer Spieler, unauffälliger. Ist halt ein Luxusproblem auch, ne? Ich habe mich auch gefragt, wen kannst du da rausnehmen, aber ja. Eigentlich hat er nur die Option mit Özil oder Khedira oder Schweinsteiger, klar, aber Oder Khedira. Naja, also wenn du Groß bringst, musst du einen von den dreien, denke ich mal, rausnehmen. Oder würdest du auch Groß nicht mehr auf die 6 stellen. Also würdest du wen rausnehmen? Özil, aber es geht nicht. So, und auf rechts kannst du ihn auch nicht spielen lassen. Nein. Wenn dann nicht. Auf links, glaube ich, oder? Hat er nicht mal bei auch Leverkusen nicht. Nein, links gespielt? Nee. Nicht? Er hat immer Spielmacher gemacht. Echt? Nee, hat linkes Mittelfeld gespielt, war schon. Er ist immer wieder außen gekommen bei Leverkusen. Bam! Volltreffer! Yeah! Guck gleich nach. Nee, also. Guck danach. Also, fängst du Luca raus? Gestern. Hab ich gar keinen Bock drauf, muss ich sagen. Ach so, okay, ja. Schönen Abend noch und war nett. Vielleicht nehmen die anderen ja auch auf. Jetzt gerade. Aber wie gesagt, Groß. Man muss aber auch sagen, Groß hat letztes Jahr Bayern Champions League Finale geführt gegen Real Madrid im offensiven Mittelfeld oder weitestgehend über weite Teile der letzten Saison. Klar kann man jetzt sagen, ja, Vize Bayern, 2x Zweiter, aber also ich fand 3x Zweiter, fand ich teilweise auf der 10 schon echt gut. Die Leistung kann man definitiv schon mal anerkennen, aber das, was Chris halt sagt, oder du ja auch, dass sie da echt ein Luxusproblem eigentlich haben, und aber trotzdem, wenn ich es jetzt so sehe, ich habe jetzt die Aufstellung vor mir stehen, ich weiß nicht, ich würde tatsächlich Özil mal draußen lassen, weil ich habe. Welches Spiel ist denn das letzte, was euch einfällt, in dem Özil für Deutschland wirklich so eine Bombennummer hingelegt hat? Also ich fand, die komplette EM war er mit der Beste. Fand ich nicht. Nee, fand ich auch nicht. Er war mit der Beste, aber damit will ich nicht sagen, dass er eine Weltklasse leistet. Fand ich nicht. Da fand ich so Leute wie Khedira stärker. Ja, das ist ja einfacher zu sagen, Khedira war da stärker, weil er war einfach ganz klar der Stärkste. Ja, na und? Ja, nee. Kann ich das sagen? Ja, aber deswegen war sie nicht schlecht bei der EM. Gummiwand. Nein, aber ich fand Özil nicht besonders gut bei der EM. Tatsächlich, ich habe mir gerade in so Spielen wie gegen Italien, hätte ich mir halt von einem Spieler seines Kalibers erwartet, dass er viel häufiger durch Einzelaktionen Akzente setzen kann. Und auch überhaupt in engen Spielen wie gegen Dänemark, da hat mir das schon ein bisschen dann zu denken gegeben, wie er da gespielt hat. Also da war das einfach nicht, das war für mich kein Ronaldo, auch wenn der auch mal, ich will die jetzt nicht vergleichen, aber ich sag mal so, das ist ja unser Ronaldo, unser größter Star in unseren Reihen, oder? Özil und Schweinsteiger, so, das sind die zwei größten, die wir haben. Star. Ja, vermarktungstechnisch sicher. Die sind, ja, so, deswegen sage ich ja, aber da erwarte ich mir dann viel, viel mehr irgendwie. Und ich kann mich an kein Spiel erinnern, also das wird es mit Sicherheit trotzdem gegeben haben, aber ich kann mich an kein Spiel erinnern, dass ich jetzt mit Mesut Özil so als den Man of the Match gerade jetzt in Verbindung bringe. Deswegen frage ich euch, weil... Ja, also bei mir ist es auch generell eigentlich eher so eine negative Haltung gegen Özil. Gut, irgendwie wird auf, also meiner Meinung nach gegen kleinere Gegner wird er oft lustlos, macht dann zwei Tore und ist dann Man of the Match halt. So, ne? Ja, natürlich, klar. Ich sag mal, wir haben gestern 6-1 gewonnen. Da wird keiner sagen, irgendwie Jogi Löw hätte jetzt den aufstellen sollen. Das ist müßig zu sagen, aber allgemein wirkt Özil für mich oft lustlos irgendwie und vielleicht auch im Vergleich zu Michael Ballack, um da jetzt mal ganz weit auszuholen. Michael Ballack hat in allen großen Spielen irgendwie, hat nicht überzeugt. Also, oder hat jetzt nicht die Leistung gebracht, hat den, ja, um zu sagen, irgendwie das war jetzt Michael Ballack, durch den haben wir das Spiel gewonnen. Ganz, und vielleicht ist es auch ein Grund, warum wir da mit ihm keine großen Titel gewonnen haben. Ja, deswegen jetzt, eher mal den Kollegen Groß vielleicht reinstellen. Aber gut, da der Jogi ja seine eigenen Ansichten. Groß ist ja nein, also ich finde schon okay mit Özil. Ja, wenn es also irgendwann nicht funktioniert, ist Groß da, ist auch super. Man muss immer noch beachten, die sind beide noch mega jung und die können sich noch mega entwickeln und von daher bin ich ganz froh, dass wir dieses Luxusproblem haben. Aber Toni Kroos ist doch noch viel weniger dieser Difference Maker als Mesut Özil. Also finde ich schon gerade ziemlich geil. Özil, ja, er hat zwar nicht diesen Distanzschuss, ja, wie Kroos jetzt ihn neuerdings für sich entdeckt hat in Regelmäßigkeit. Aber er spielt schon den tödlichen Pass und lässt auch schon mal jemanden aussteigen. Das sehe ich von dem Toni Kroos jetzt nicht so. Er ist eher so der Taktgeber. Ja, klar. Ich sage, es sind zwei völlig unterschiedliche Spielertypen. Ja. Kannst du gegen verschiedene Gegner wahrscheinlich den einen besser ansetzen und gegen anderen dann den anderen halt. Ja. Ja. Ist halt, Özil ist halt spektakulärer und das wirkt halt in den Medien oder allgemein dann entscheidet man sich wahrscheinlich dann für Özil. Weil er dann diese Glanzmomente vielleicht setzt ab und zu mal. Wollen wir ein bisschen über die aktuelle Situation von Joachim Löw reden? Ich wollte noch ganz kurz noch einen zweiten Namen nachfragen. Und zwar Podolski, der ja stark gespielt hat England. Naja, und dann spielt Klose. Gut, der hat es gerechtfertigt mit dem Tor. Ja, nee. Pass mal auf. Du kannst ja jetzt erstmal pauschal Klose und Podolski gar nicht mehr vergleichen. Ne? Positionstechnisch. Auch wenn er jetzt für Klose gekommen ist. Weißt du, was ich meine? Nee. Ja, Podolski spielt ja links offensiv bei Arsenal. Ja, kannst du aber auch genauso gut einen Sturm stellen. Hat er auch bei Arsenal schon gemacht. Ja. Sicher? Also der hat auch als Sturmspitze gespielt, ja. Zum Beispiel bei dem Champions League Spiel. Sag mir mal das Spiel. Champions League Spiel, erstes Champions League Spiel, als er das Tor gemacht hat. Das kann sein, ja. Und auch im letzten drei Premier League Spiel gegen Arsenal hat er gleich Mittelstürmer gespielt, also. Klar, kannst du nicht vergleichen, aber ich finde, Klose ist halt ein guter Spieler oder ist ein verdienter Spieler, aber hätte ich vielleicht nach EM sagen sollen, ist gut jetzt. Weil er wird auch nicht jünger und ja, es ist bis zu seinem Tor kam, also war der noch am meisten Fremdkörper im Spiel. Also fand ich nicht besonders gut, was Klose bis zu seinem Tor so geleistet hat. Also ich bin noch einer, der sagt oder der es nicht versteht, warum Klose bei der EM gespielt hat. Also Mario Gomez ist ein sehr sensibler Typ. Also kriegt auch viel Kritik ab, klar, aber hat in der Vorrunde hat wirklich super gespielt, super Spiele gemacht und dann wird dann rausgenommen für Klose und wird dann danach wieder reingebracht. Also ich meiner Meinung nach bei EM, wenn du einen Stürmer hast, der funktioniert, musst du den spielen lassen, der muss drin bleiben. Ja, sehe ich auch so. Es ist einfach, den musst du 110% Vertrauen geben, dem musst du hier schön den Arsch küssen, das kann Löw, glaube ich, ganz gut. Und das heißen jetzt? Ja, dass er sich wohlfühlt, so, einen Arm nehmen und ein bisschen streicheln. Ich dachte, wir sind wieder beim Lutscher. Macht er doch schon bei Hansi Flick, das Streicheln. Und ja, also Klose, wir haben halt auch nicht so viele Stürmer in Deutschland. Ne, wer ist denn jetzt eurer Meinung nach, gehen wir davon aus, Gomez wäre fit, Deutschlands Stürmer Nummer 1? Gomez für mich ganz klar. Es gibt keine andere Alternative. Weil Podolski für mich kein Stoßstürmer ist. Aus. Und Mittelfeld würdet ihr auch so lassen? Reus, Özil, nee. Müller? Nein. Ich würde Podolski links spielen lassen. Aktuell. Und Reus raus? Ja. Das ist eine Ansage. Ich finde Reus auch schon überragend. Also. Ja, gut. Aber ich finde, also wenn du dir, hast du letztes Wochenende Arsenal geguckt? Nee, habe ich leider nicht, aber. Podolski, das ist wirklich eine Maschine, wie der hoch und runter rennt und dann wirklich feinste Pässe spielt. Aber es war doch, also jetzt darf ich dich nochmal kurz unterbrechen, weil ich habe mir das nur bei Raw angeguckt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann war seine Vorlage dann auch gleichzeitig seine beste und ja, mit einzigste Szene. Das war bei Raw vielleicht so, ja. Also ich finde, er hat viel, viel gearbeitet, viel gekämpft. Das macht Reus in der schwächeren Liga nicht. Ja. Und also ich würde ganz klar Podolski aktuell spielen lassen. Also ganz klar. Das sehe ich anders. Also ich finde auch, also Reus hat eine überragende letzte Saison gespielt, hat sich jetzt langsam akklimatisiert in Dortmund. Also ich finde, du musst ihn momentan spielen lassen. Es wird sicherlich auch wieder so Zeiten geben, wo Reus wieder so einen Durchhänger hat und dann kann Podolski seine Chance kriegen, aber momentan finde ich, dass Reus da schon gesetzt ist. Guck mal, das 1-0 dann zum Beispiel, also solche Tore schießt im Moment nur Reus. War ja auch gegen Gladbach so. Das ist momentan ein Typ, der kann einen Unterschied machen, finde ich. Finde ich auch. Also, ja, also wie gesagt, ist noch jung, aber wird auch noch seine Durchhänge haben. Aber momentan ist er auf einer guten Welle, schwimmt damit, zeigt gute Leistung. Und dann denke ich einfach, Podolski hat ja in der Vergangenheit auch gute Spiele gemacht, aber hat in der Liga dann auch eher durchwachsene Leistung gezeigt. Und bei Reus von der Effektivität und von der Leistung her sehe ich ihn da schon als gesetzten Mittelfeldspieler. Hätte ihn auch bei M gerne öfter gesehen, muss ich sagen, auch als Bayern-Fan. Podolski sehe ich. Ja, das stimmt. Podolski sehe ich ein bisschen ähnlich wie Özil, mit dieser Kritik, wann war das letzte Podolski-Spiel, das mir so richtig in den Kopf geblieben ist, fällt mir jetzt als erstes ein, natürlich Schweden, 2006, Achtelfinale, so. aber jetzt mal ganz ehrlich, fällt dir sonst ein Spiel ein, wo er besonders herausgestochen ist? Nein, ich gegen England, 2010 auch überragend. Stimmt, da hast du recht, das war in dem Viertelfinale. Welche Runde das war es ja? Viertelfinale, nee, ist schon wichtig, weil zeigt ja dann auch eine gute Kondition und so. Und ich glaube, das ist natürlich klar. Also ein Podolski, der hat natürlich auch einen Hammer. Wenn er einmal den Ball richtig trifft, dann kann der natürlich auch mal so ein Ding reinhämmern wie der Kollege Groß oder so. Aber Reus, wie jetzt der Luca gesagt hat, der macht wirklich für mich momentan Dinge, wahrscheinlich aus dem Selbstbewusstsein heraus, die viele aus dem offensiven Bereich der deutschen Nationalmannschaft nicht machen aktuell. So. Ja. Zwei Tore geschossen, Elfer rausgeholt. Also ja, gestern. Das ist halt nur der Eins. Ja, klar. Kannst du nichts anderes sagen, wahrscheinlich. Und der Rest haben wir halt nichts Besseres hinten. Damit möchte ich nicht sagen, dass Reus ein schlechter Spieler ist, aber für mich spielt er ganz klar halt in der schwächeren Liga, auch wenn man vielleicht sich da ein besseres Momentum irgendwie. Naja, immerhin hat die schwächere Liga den Meister der besseren Liga zu Hause in 1-1 abgeluchst. Ja, es ist immer noch. Also Reus, 7 Spiele Bundesliga, 4 Tore, WM-Quali jetzt 3 Spiele, 3 Tore. Ja, also führt gar kein Weg vorbei, meiner Meinung nach. Ne, und ich möchte noch mal kurz zum Liga-Vergleich was sagen, weil ich tatsächlich die englische Liga nicht so viel extrem härter finde als die deutsche. Es gibt halt Es ist schon ein komplett anderer Fußball. Also wenn du ein ganzes Spiel guckst. Ein ganz anderer Fußball. Ja, das liegt aber oft auch am Gegner. Also weil die unteren Gegner, also so sag ich mal zwischen Platz 20 und 10, sag ich jetzt mal, die spielen aber auch auf einem sehr schlechten Niveau teilweise. Ich finde auch, also jetzt die Top-Mannschaften aus England, da brauchen sich deutsche Mannschaften, Top-Mannschaften nicht mehr zu verstecken. Nicht mehr. Also es war mal so, aber die Lücke ist kleiner geworden, wenn es überhaupt noch eine große Lücke gibt. Also sehe ich genauso. Guck mal das Spiel an Champions-League-Finale. Ja, Bayern beherrscht Chelsea. Guck das Spiel an gegen Manchester City. Ja. Dortmund hat davon profitiert, dass Manchester City sie unterschätzt hat. Das würde ich schon auch so sehen. Aber trotzdem brauchst du dann erstmal die Klasse. Was jetzt denen gefehlt hat, war einfach noch dieser scheiß Treffer von Lewandowski da zum 2-0. Was war doch kurz bevor das Tor gefallen ist, das praktisch der Elfmeter für Manchester City kam, hat doch Lewandowski praktisch freistehend vor dem Tor, das 2-0 oder das 0-2 eben auf dem Fuß. Dann wäre das Ding durch gewesen. Und ich finde, ja, so wenn ich jeden einzelnen Spieler für sich durchgehe, gibt es da bestimmt Mannschaften, die stärker sind als Dortmund, als Bayern. Aber insgesamt so als Team gesehen, finde ich auch, also da können wir brauchen wir uns vor niemanden zu verstecken. Also das sehe ich überhaupt nicht so. Also das ist Barcelona, wo mir jetzt spontan einfällt, Madrid oder so da. Ja, aber die englischen Mannschaften finde ich jetzt... Hält sie auch nicht mit Oscar und Mata und Eden Hazard. Das sind für mich... Ja, also Bayern hat Chelsea... Du wirst es ja sicherlich auch wissen, wie naja, sie aber die du an kannst der Wand Chelsea 2012 nicht mit 2013 mit 2011, 12 vergleichen. Das nein, ist, kann die haben 100 man, Millionen wieder investiert. Ja, das ist ja, natürlich auch ganz fraglich. Und sie haben unfassbare Spieler geholt. Also das ist für mich eine der überragenden Mannschaften Europas gerade aktuell, Chelsea. Ja, das spreche ich dir nicht ab. Ich spreche das denen ja nicht ab, dass die aktuell eine starke Mannschaft haben oder so. Aber ich sag, dass ich jetzt, wenn ich jetzt im Achtelfinale das Spiel Chelsea gegen Bayern hätte, würde ich jetzt nicht denken, das war's. Also das würde ich überhaupt nicht denken. Da hätte ich schon noch das Gefühl, ja, das können sie packen, wenn sie zu Hause ihr Spiel gewinnen. Oder sagen wir mal, wenn sie in England nicht hoch verlieren, dann können sie das schaffen. Klar, wenn du in England da mit einem 3-0 nach Hause geschickt wirst, ist jetzt einfach mal so dahergequatscht, wirst du schwer haben, zu Hause das umzubiegen. Aber ich finde, die englischen Mannschaften haben sich... finde ich jetzt wirklich nicht, dass wir uns davor verstecken müssen. Klar, Stuttgart gegen Chelsea braucht man nicht drüber reden, aber du brauchst auch nicht, wenn du Sunderland gegen Chelsea nimmst, das ist genau das Gleiche, brauchst auch nicht drüber reden. Deswegen, ich finde Bayern, Dortmund, das sind zwei Teams, die können da mitmischen in der englischen Premier League und dann mit Abstrichen so Teams wie Schalke halt, die sind dann auf so einem Tottenham-Niveau, würde ich jetzt mal so sagen. Sehe ich schon so. Aber ich denke mal, werden wir eh nie rausfinden können und wird es wahrscheinlich immer zwei Meinungen geben. Aber meine ist natürlich richtig, ist klar. Das ist. Ja, wollen wir jetzt über Jogi ein bisschen reden, über seine auch fragwürdigen Aussagen? Ich sag nur, mangels Alternativen müssen wir mit Marcel Schmelzer weiterarbeiten. Das ist natürlich eine Aussage, die hat man so vom Jogi noch nie gehört. Ne? Also ist er schon ein bisschen dünnhäutig, ne? Er ist ein bisschen dünnhäutig geworden, der gute Jogi. Ja, Jogi Löw weiß auch selber, dass nach der WM Schluss ist. Also hat wahrscheinlich jetzt so langsam beginnt so eine Null-Bock und leckt mich alle am Arsch-Mentalität. Der weiß, dass es begrenzt ist, will jetzt noch ein großes Turnier spielen, da wird ihn keiner vorher rauskloppen von Seiten des DFB. Also er kann machen, was er will eigentlich. Außer er hat jetzt in der Öffentlichkeit eine Affäre mit einem kleinen Jungen. Dann wird er natürlich rausgeschmissen. Aber so. Wie kommst denn du darauf? Hast du da Beweise? Keine Ahnung, weiß nicht. Bist du der kleine Junge? Holen wir den Tobi rein? Also von einer Trainerseite, sportlichen Seite kann er machen, was er will. Sieht man ja auch an Aussagen von Bierhoff, die meiner Meinung nach richtig unmöglich sind in letzter Zeit. Was der raushaut da, das geht eigentlich gar nicht. Er hat ja auch gesagt, dass ihm das scheißegal ist, was die Vereinsbosse sagen. Also... Ja, allein die Diskussion mit Kahn, wo er da gesagt hat, ja, Oli Kahn hat beim WM-Finale 2002 auch weint am Pfosten gesessen. Alter, das geht gar nicht, sowas. Also, ja. Ja, also ich find's tatsächlich auch ein bisschen komisch, dass er vor allen Dingen dann einen Spieler rauspickt, der ja wirklich, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch noch Entwicklungspotenzial hat, der noch jung ist. Und dann nehme ich doch eigentlich... wenn ich ein Zeichen setzen will, einen Spieler heraus, gerade wie so ein Özil, hau ich doch mal auf den drauf. Hast du die PK gesehen? Nein, nicht. Dieses Gespräch, sage ich jetzt mal, aus dem Affekt war es heraus und es war aus einem längeren Gespräch und dann wurde er gefragt, was mit Marcel Schmelzer ist und dann hat er gesagt, ja, wir müssen halt mit dem weiterarbeiten, was nun gerade ist. Ja, sage ich aber nicht, trotzdem nicht. Also das ganze Gespräch ging ja nicht nur um Marcel Schmelzer. Ja, aber wenn er mich dann drauf ansprechen würde, direkt auf Marcel Schmelzer, dann kannst du auch eine Aussage machen, wie wir müssen da nicht Marcel Schmelzer als einzelnen Spieler rausnehmen. Für mich ist die ganze Mannschaft, ist da noch mal Potenzial nach oben. Also komm, die können sich doch rauslamentieren. Also das ist ja nun wirklich, hat er doch in den Jahren davor auch gekonnt, weil das Problem... Deswegen frage ich ja, was ist los mit ihm? Ja, naja... Es scheint ja doch Wirkung zu zeigen, das hat ganze eine Grippe Gezicke. Gerade. Klar hat das Wirkung. Hast du ja auch gesehen, wo er mit Kahn im Studio stand, Kahn ihn da voll angegriffen hat und er dann ihn nicht angucken konnte, weil ihm das so unangenehm war und dann nur mit Karin Müller-Hohenstein gesprochen hat. Und, oh Gott! Aber dann wunderschöne Frau. Er ist wahrscheinlich nicht so konfliktresistent und geht dann nach Hause und geht unter die Dusche und dann frisst es alles in sich rein und der muss es dann auch mal irgendwann rauslassen. Für mich ging das los nach, wann war denn das, diese Pressekonferenz, als er gesprochen hat wie so ein Freak? Ja, wo du das eingeblendet hast, Yogi der Führer und meinst du die? Ach, das? Ja, ja. Boah, also, da ging das ja für mich los, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat. Und du merkst definitiv, dass die Medien sich ganz anders ihm gegenüber verhalten. Er war bis zur EM hin der Messias. Der Unantastbare, ne? Ja, und dann hat sich das gewandelt, weil er zum ersten Mal aus meiner Sicht, also ich kann jetzt nicht spielentscheidende Fehler sagen, aber zumindestens diskutable Entscheidungen getroffen hat. In fast jedem Spiel bis auf Portugal und das zweite Spiel war gegen die Niederlande. Aber danach hat er immer Entscheidungen getroffen, wo man so dachte, oh, was ist denn da los? Weißt du, also so kam es mir halt vor. Ich erinnere, du hast von selber angesprochen, auf einmal nimmt er Gomez raus. So, und dann gab es noch gegen Griechenland gab es auch irgendeine Umstellung, die dann so ein bisschen. Ja, das ist aber wahrscheinlich. Es kam mir damals gegen Griechenland auch so vor, irgendwie, ich mache jetzt aus Trotz was, weil ich an einer langeren Leine sitze und ihr könnt mir mal meine lutschen. Das ist einfach so aus Trotz. Dann hat es gegen Griechenland funktioniert und dann wollte er gegen Italien auch was probieren mit Kroos, den er da. Warum auch immer, irgendwie auf Manndeckung gestellt hat, gegen Pirlo, glaube ich. Und es hat ja mal vorne und hinten gar nicht funktioniert. Die waren ja immer in Überzahl. Und wo er im Vorfeld gesagt hat, ja, wir stellen uns auf keinen Gegner ein, die müssen uns sich alle nach uns aufstellen. Und genau da hat er das nicht gemacht. Und da haben wir tierisch einen Arsch bekommen. Und kann ich euch nochmal ganz kurz fragen, hat Jogi Löw eigentlich sich irgendwie selbstkritisch nach dem Halbfinale geäußert? Ich weiß es nämlich nicht. Also ich frage jetzt nicht höhnisch, sondern... Nee. Okay. Es ist immer, ja, wir haben tolle Leistungen gezeigt und man muss das auch mal respektieren. Und also ich finde, wenn Bayern München in den letzten 3 Jahren zweimal Champions League Finale stand, die ja wirklich eine Masse an jungen Nationalspielern stellt, dann noch Dortmund dazukommen, also wir hatten lange nicht so eine gute Nationalmannschaft, da musst du einfach Titel holen. Und das jetzt, das ist mittlerweile wird's halt eng für ihn. Also er muss da wirklich mal was nachweisen, ne? Also es ist halt mal schön im Halbfinale und so, aber. Es muss immer der ganz große Wurf gelingen, einfach. Weil ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe so schon so in mir drinne das Gefühl, dass das auch ein großer taktischer Fehler war gegen Italien, wie da gespielt wurde, weil er immer gesagt hat, er will das Spiel der Deutschen, da sollen sich die Gegner dran anpassen und zum ersten, da hat er dann praktisch angefangen, sich an Italien anzupassen. Ja, genau. Und das war der große Fehler. Ist er sich aber auch bewusst, dass es ein taktischer Fehler war. Dann kann er es aber auch sagen. Na. Ja, die Eier hat er nicht. Ja, gut gewesen vielleicht. Ja, klar wäre es gut gewesen, aber die Eier hat er nicht. Weil dann macht er sich ja auch ein Stück weit nicht mehr angreifbar für die Presse, weil das ist ja jetzt so sein großes Problem. Also man hat schon so das Gefühl, der Wind kommt aus einer anderen Richtung jetzt. Und wenn du dich natürlich hinstellst und sagst, ja, da habe ich einen Fehler gemacht, das war doof. Wir haben es danach nicht mehr in den Griff. Weißt du, gut, vielleicht, ich weiß nicht, wie das heutzutage abläuft, ob so eine Aussage dann schon dazu geführt hätte, dass das Medienecho noch negativer geworden wäre. Also nicht bei seinem Standing. Das ist die Medien, das ist ja auch knallhart. Also die sehen halt, er gesteht sich das jetzt nicht ein und da stichen wir mal ein bisschen gegen. Und Löw macht eigentlich für die Medien genau das Beste, was überhaupt passieren kann. Er geht drauf ein und wie ein kleines Mädchen reagiert er zickig drauf und dann wäre ich doch blöd als Bildzeitung zum Beispiel, wenn ich sage, oh, der ist jetzt sauer, der ist jetzt zickig, dann lassen wir den jetzt in Ruhe. Dann mache ich natürlich immer weiter und schüre so ein bisschen Stimmung gegen ihn und hoffe, dass es dann irgendwann ganz eskaliert, weil das bringt Verkaufszahlen und das bringt Einschaltquoten. Ne? Das ist ja. Ist ja auch schon, welchen Club Jogi Löw als nächstes trainieren wird? Ich weiß es. Ja, ich habe ja schon eine Vermutung, was du denkst. Stuttgart? ist eine ähnliche Himmelsrichtung. Ähnlich. Ja, ich hoffe nur nicht, dass es Mirko Slomka wird. Das wäre der größte Fehler, den Bayern machen könnte. Riesenschiss. Jetzt habe ich ja gehört, dass Mirko Slomka und Uli Hoeneß gute Freunde sein sollen. Ja. Naja. Also Mirko Slomka soll ruhig noch mal 1-2 Jahre auf Hannover bleiben. Und Sachen soll da einfach, ich, der hat ja auch was aufgebaut, der soll das einfach jetzt genießen, das mitnehmen, noch ein bisschen weiterentwickeln, und kann er meinetwegen in 2 Jahren, kann er ja das gerne mal versuchen, aber ich glaube, das wäre jetzt noch zu früh und wäre auch blöd, einfach, weil Hannover funktioniert ja eigentlich größtenteils und die haben ja eine tolle Mannschaft, also. Aber sag mal, Chris, du spielst schon darauf an, dass du glaubst, dass Löw, sag ich mal, nach 2014 für München ein Kandidat sein könnte. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, wäre aber ganz, ganz schlimm. Wobei man sagen muss, wenn er Bierhoff mitbringt, also ich glaube, Bierhoff macht sich da mit einigen Aussagen momentan auch überhaupt keine Freunde und da könnten sie vielleicht auch ein bisschen zu hoch pokern. Nee, ich glaube das nicht. Ich glaube es gar nicht, dass Bayern das nochmal macht. Ne, ich hoffe es auch nicht. Aber Löw ist schon so in aus dem Klinsmann-Dunstkreis vielleicht auch noch so ein bisschen. Und die stänkern ja schon ab und an mal gegen ihn. Ich weiß gar nicht, wie das Verhältnis Löw und Sammer war. Sammer war doch grundsätzlich mit den ganzen Kollegen da, also Flick und so, nicht so dicke. Deswegen, weil Sammer ist ja absoluter Siegertyp und zweite Plätze gehen gar nicht. Und wenn dann da Jogi Löw, ja Mensch, wir haben eine tolle Leistung gebracht und waren im Halbfinale und da sind wir Dritter geworden. Also das passt ja eigentlich überhaupt nicht mit Sammer überein. Also Sammer ist Teamchef, das wär's doch. Ja, glaube ich aber auch nicht dran. Also das tut er sich nicht an. Also er hat jetzt so eine Position, auch so eine machtvolle Position, wäre schon blöd, wenn er das machen würde. Ja, aber was denkt ihr denn, weil Chris, du hast ja auch gesagt, du weißt, wer neuer Nationaltrainer werden könnte nach Löw. Naja, klar. Na? Hitzfeld. Ach, Quatsch. Nein, sag nicht. Heinkes. Ach Heinkes. Komm, Heinkes. Machen Sie doch nicht. Nein, wir haben gestern in einer lustigen Runde ein bisschen mal Trainerraten gemacht und wir haben gedacht, dass Löw zu Bayern kommen könnte, Hitzfeld Nationaltrainer wird und ja, aber das ist wirklich schwer. Gute, gestandene Trainer in Deutschland ist echt schwer. So Jürgen Klopp möchte da irgendwie noch nicht reinschmeißen. Ich würde mal verlängert. Er hat ja auch verlängert und ich weiß nicht, ob man da vielleicht in 3, 4, 5 Jahren auch da überhaupt nichts vorweisen kann. Aber vom Standing und von der Aura her könnte ich mir da auch sehr gut einen Oli Kahn irgendwann mal in irgendeiner Trainerposition vorstellen. Vielleicht sogar im FC Bayern München. Ich sag mal einen anderen Namen, weil wir auch einen Bremer Gast haben. Warum mal nicht so ein Typ wie Thomas Schaaf? Katastrophe. Absolute Katastrophe. Nimm mir mal einen Grund, was an Thomas Schaaf, was der falsch macht. Hast du die Interviews mit De Bruyne gelesen? Also ich habe ja auch wieder zurückgerudert, De Bruyne. Ja, na, aber ich habe mehrere Freunde. Ist der eigentlich beliebt bei euch? Also vor den Interviews ja war, der im Bremer Fanlager, glaube ich, schon ganz ganz beliebt und ganz gut angesehen. Also mittlerweile durch die beiden Interviews hat sich, glaube ich, ein bisschen was verspielt. Aber ein bisschen. Ja, also ich habe halt, wie gesagt, viele Werder-Fans im Umfeld und die auch ziemlich eng Kontakt haben. Und die haben gesagt, ist halt ein schwieriger Typ. Entweder die Spieler kommen mit Thomas Schaaf klar oder werden dann halt irgendwie abgeschoben, wie zum Beispiel Hanek oder so. Ne? Ich mag so Typen. Ja, aber das ist halt Nationalmannschaft, da musst du ja irgendwie mit allen so ein bisschen klarkommen. Das ist so, irgendwie kannst du ja nicht sagen, ja, die Bayern-Spieler mag ich nicht, ja gut, dann nehmen wir Schweinsteiger, Kroos und Gomez, die spielen dann halt nicht mehr. Weil sie da irgendwie ja Schmelzer auch überwerfen. Ne? Das ist Ähnliches hat er ja Schmelzer auch gesagt in einem Sky-Interview, dass irgendwie nur die Dortmunder Jungs irgendwie gut zugeredet haben. Und er hatte auch nicht irgendwie gesagt, dass, also sie haben ihn nach dem Spiel interviewt gegen Irland und es waren nur Freunde aus der Heimat und vor Ort Spieler aus Dortmund, die irgendwie gut zugeredet haben. Also kann das vielleicht schon stimmen? Bastian Schweinsteiger Aussage, dass das Team Player gerade nicht so der Shit ist. So, ich kann es mir auch gut vorstellen, dass es da wirklich so einen Lagerkonflikt gibt. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Kritik eingehen, dass Thomas Schaaf dann diverse Spieler draußen lässt. Weiß nicht, ob ihr danach noch bei der ARD das Spiel Russland gegen Portugal gesehen habt. Nee, danke. So, und da wurde nämlich gesagt, dass Capello nur Spieler aus der russischen Liga in die Nationalmannschaft beruft. Und warum? Ja, weil er da denkt, da sei der Zusammenhalt dann größer und die würden halt so insgesamt besser zusammenpassen, als wenn er dann auch so Leute wie Aschawin und Bogrefniak aus der Premier League mit dazu packt. Hat der Herr Kommentator da erzählt? Also scheint ja dieses Modell von ich scheiß mal auf potenziell gute Spieler, aber nehmen die und die mit, scheint es schon zu geben. Vielleicht dann bald auch für Deutschland. Also Grüppchenbildung ist, glaube ich, ganz, ganz schweres Thema. Gerade irgendwie ich finde, das sieht man immer ganz gut bei Kroos. Kroos hat ein mega Selbstvertrauen und Kroos war auch richtig angepisst bei der EM. Das hat er öfter auch öffentlich gesagt, ja, dass er nicht spielt. Und ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit. Und wenn dann jemanden wie Löw hast, der überhaupt nicht konfliktfähig ist und der überhaupt nicht vermitteln kann, kann das irgendwie dann auch eskalieren irgendwann. Äußerste Disziplin. Äußerste Disziplin. Höchste und äußerste. Das ist aber der Capitano nicht dabei. Und heute zeigen wir ihnen das. Der Capitano. Da sage ich doch mal, am Arsch geleckt. Ja. Nee, aber es ist schwierig. Wir haben gar nicht so ein schönes Selfmade-Intro, fällt mir gerade ein. Ach, brauchen wir auch nicht. Wie wir es damals hatten bei diesem anderen. bei Talk of Personality, da kann ich ja nochmal sagen, ich bin ja tatsächlich aktuell am, warum spreche ich das auch an? Ich bin ja selbst aktuell am Plan, also momentan gucke ich nur Raw, aber es entwickelt sich so langsam wieder zu meiner Sportart Nummer 1, es geht ums Wrestling. Wahnsinn. Und ja, und die nächste Tobi und Ricky Show, die gibt's im November und da werden wir dann den Wrestler des Jahres 2012 wählen und natürlich jede Menge anderen Unfug noch machen. Und nicht nur ich und Tobi und der Esel nennt sich da immer zuerst, sind dabei, sondern auch der Chris wird mit dabei sein. Ja, und ich habe den Chris schon angeschrieben auf Facebook, dass er mir mal seine Favorite Wrestling Moments 2012 rüberschieben soll, seine Oh my God Moments, und bis jetzt, weiß nicht, Chris, hast du es irgendwie ignoriert, diese Nachricht, oder kam hab die nicht an? Hab die noch nicht gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also denk mal drüber nach, ich habe zum Beispiel schon Sheamus seinem Royal Rumble Sieg, Chris Jericho Comeback. Ja, großartig, ja, toll. Und ich hoffe, Brock Lesnar Comeback. Boah, hm? War das toll. Du bist ausgemarkt beim Brock Lesnar Comeback. Ich habe nämlich neulich erst die Cult of Personality-Folge gehört. Bin ich auch. So, ja. Und ich wünsche mir da von dir noch ein bisschen Mithilfe, denn du bist ja auch ein großer Wrestling-Fan und liebst in Wirklichkeit das Wrestling, aber spielst natürlich deine Heel-Rolle hier hervorragend aus. Ich habe auch die letzte Raw-Folge, habe ich bestimmt 25 Minuten geguckt. Ich habe sie komplett gesehen, aber echt, Alter. Ich sag's hier nochmal in aller Öffentlichkeit, ich stehe auf Wrestling. So. So. Und dann hätten wir die letzten Hörer auch noch weg. Schafft's denn der Löw bis zur WM 2014? Aha, das glaube ich schon. Das glaub absolut. Ich. Meinst du nicht, dass ich der... Er bekommt ja vom Präsidium, hätte ich fast gesagt, von den Offiziellen des DFB immer schön den Arsch gepudert und ja, das ist, glaube ich, das ist ganz safe. Sonst würde er auch nicht so welche Aussagen machen, wie dass es ihm am Arsch vorbeigeht, ja. was die Bosse sagen, ne, von Dortmund und Bayern. Das also habe ich ja gesagt, große Fresse, und weil er weiß, er kann's machen. Das hört irgendwann auf und dann geht er wahrscheinlich irgendwann ins Ausland, weil er durch seine Er hat ja schon ganz gute Arbeit geleistet. Da wird er sicherlich irgendwie in Spanien oder England Arbeit finden. Also, ich glaube nicht, dass er in Deutschland anfängt, wenn er sich Stuttgart, da jetzt mit allen anlegt. Er liegt ja mit allen an, klar mit Abstand, klar ist alles möglich, zahlt in alle Wunden, aber ich glaube, dass er dann erstmal ins Ausland geht. Ich denke, er hört auf. Ja. Hört auf? Ja, da weiß der Kuckuck. Oder auch nicht. Das ist meine Aussage jetzt hier zu diesem Thema. Also die beiden Option Löw, lässt du dir offen. Ja, entweder hört er auf oder macht weiter. Also da bin ich mir relativ sicher. Ja. Sonst noch irgendeine Expertenfrage, die ich beantworten soll? Achso, ich wollte noch. Gibt es irgendwelche Social Media Geschichten? Die machen wir gleich, aber ich wollte noch hier die Schmelzer-Sache nochmal was ansprechen. Wir haben ja das letzte Mal den guten Jan. Wie heißt der? Jan Henkel kritisiert. Und ich muss auch mich wieder wirklich darüber aufregen. Nach dem Spiel war Dennis irgendwas, labert Marcel Schmelzer zu, wie er denn die Kritik aufgefasst hat und ob das ein schweres Spiel war. Und Marcel Schmelzer sagt einfach, ich möchte darüber eigentlich nicht reden, ich möchte über das Spiel reden. Und der ignoriert das einfach und fragt erneut zu diesem Thema nach. Und dann gibt er ihm, finde ich, eine gute Antwort, der Marcel Schmelzer. Und dann bohrt er wieder darum. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwie DFB-Presse-Zuständigkeitsmensch wäre, ich würde diesen Menschen nicht einen einzigen Spieler mehr fürs Mikro stellen. Das ist eine Frechheit. Man kann doch das mal respektieren, wenn ein Spieler sagt, du, ich möchte mich hier nicht äußern. Der kommt gerade von einem 90-minütigen Spiel vom Platz. Was soll denn der für einen klaren Gedanken äußern in dem Moment? Ja, also das ist, sag ich mal, der muss ja nur sagen, ja, wissen Sie, mir ist das ganze Thema egal. Da steht am nächsten Tag in der Zeitung, Schmelzer ist Nationalmannschaft scheißegal. So, das ist so eine Unart, und ich als Fußballfan, brauche das auch nicht. Für mich ist das völlig in Ordnung, wenn so ein junger Spieler sagt, lass mich einfach mit dem Scheiß in Ruhe, ich versuche mein Zeug zu machen, ich gebe meine Antwort auf den Platz und entweder das reicht oder das reicht nicht. Das reicht mir als Antwort. Und ich sage als Fußballfan, und ich genauso welche Leute brauche ich. Weil sonst haben wir nämlich nichts mehr, worüber wir uns echauffieren können, aufregen können. Also genau, das sind doch diese Reizpunkte, die wir brauchen. Nee, das ist Stänkerei. Das ist einfach nur Stänkerei. Ja, Jan Henkel, der stänkert natürlich. Nee, das war auch dieser Typ jetzt von der ARD. Da geht's doch nicht darum, dass er... Was war denn das? Dennis, wie heißt denn der hinten rum? Irgendwas mit Dennis. Dennis? Ja, ARD, ich müsste jetzt nochmal nachgucken. ARD, Sport, schreibe ich mal. Macht der auch einen Wrestling-Podcast, oder? Ja, der macht einen Wrestling-Podcast. Ach so. Ja, Dennis... Durchfall kommt bei mir jetzt gerade raus, weiß ich auch nicht warum. Okay. Den werden wir jetzt so. Ja, also ich finde öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten sollten vielleicht auch dann mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Bei Sky, ja, die, da kann ich es noch eher verstehen. Die, aber vielleicht hat er auch Lust, zu Sky zu wechseln und macht deswegen einen jetzt auf dicke Hose und bewirbt sich somit indirekt dann bei Sky, weil es da mehr Geld gibt oder was weiß ich. Ich finde halt, die sollten sich da manchmal einfach einen Ticken oder das einfach respektieren. Und Chris, was du jetzt sagst, ich finde so eine, er kann noch die Frage dann bei einer Pressekonferenz oder nach einem, aber nicht direkt nach diesem Spiel stellen, weil du weißt ganz genau. Ja, aber da hat, bekommt er doch dann die Antwort, die er eventuell rausprobieren ja, möchte. Ja, genau. Er will aber nicht eine Antwort, die ich irgendwie weiterbringen soll und vielleicht in dem Moment Marcel Schmelzers wahre Gedanken zutage führen soll, sondern er will eine Antwort, die wirklich so ist wie, wissen Sie, es ist mir scheißegal, was der Bundestrainer sagt, mehr als gut spielen kann ich auch nicht. Sowas. Ja, das will ich hören. Ja, das hat aber das, nee, aber das sowas möchte ich mal hören von dem deutschen Spieler. Ich höre doch, nach jedem Scheißspiel, wenn sie verloren haben und unentschieden gespielt, dann höre ich von den ganzen Schwumsen, Götze und wie sie alle heißen da, oh ja, Mensch, wir haben uns angestrengt, wir haben alles gegeben, aber die Mannschaft, oder ich habe für die Mannschaft gespielt, etc. Diese ganzen Floskeln hauen die doch hoch und runter. Ich höre es nicht mehr, dass irgendwer mal auf die Kacke haut und sagt, Mensch, wir haben scheiße gespielt, das und das müssen wir verbessern. Das wird nicht mehr angesprochen. Das finde ich zum Kotzen. Ja, ich finde, in der Position sind die auch noch nicht. Ich kann mich erinnern. Warte mal, du pass mal auf. Ich kann mich erinnern, dass es früher, sag ich mal, immer einfach. Vor 10, 15 Jahren gab es dann so Spieler wie zum Beispiel ein Effenberg. Die haben solche Äußerungen getroffen. Basler, oder ein Matthäus, ein Basler. Aber diese jungen Spieler, die damals dann auf dem Platz standen, die haben da genauso die Fresse gehalten und drumherum geredet. So Spieler wie Schweinsteiger, die sind nicht vom ersten Tag. Der einzigste Spieler, der mir vom ersten Tag an offen und ehrlich vorkam, war Thomas Müller. Ja. Der hat immer, sag ich mal, das gesagt, worauf er Bock hatte. Aber die meisten jungen Spieler sagen am Anfang immer das, wovon sie ausgehen, was alle irgendwie so ein bisschen glücklich macht. Ja. Und das entwickelt sich dann teilweise. In 10 Jahren wird ein Götze und ein Podolski immer noch denselben Bullshit reden, wie sie ihn jetzt. Podolski hat aber auch schon so oft auf die Fresse gekriegt für seine Aussagen am Anfang, weil er hat am Anfang häufiger, sag ich mal, freie Schnauze geredet und hat immer wieder einen auf den Deckel denn gekriegt. Was weiß ich, er sei dämlich und hätte nichts im Hirn oder sonst irgendwas. Und daraus lernt er natürlich und denkt sich dann auch, ja, dann, weißt du was, dann mache ich halt denselben Scheiß hier mit. Das wäre so ein Spieler gewesen, glaube ich, der ab und zu mal wirklich zwar vielleicht mal Schwachsinn gelabert hätte, aber dann halt einfach das, was ihm in dem Moment auf dem Herzen liegt. Also das sehe ich so. Ich finde wirklich, dass da viel daran liegt, wie dann auch Aussagen verwurschtet werden im Nachhinein. Wenn du dann mal ehrlich bist, weil es wird ja eh so ausgelegt, wie sie es dann wollen. Also wenn du wirklich da mal, sag ich mal, aus dem Mainstream herausfällst und anders antwortest, wird's dann... Kann sein, die schreiben dich am nächsten Tag hoch, kann sein, die zerreißen dich. Ja, Effenberg haben sie damals rausgeschmissen, ne? Das ist hat dadurch... Ja, aber nicht wegen den Aussagen. Ja, wir sind halt Schinkenfinger, natürlich. Aber ja, aber trotzdem war er einer, der dem das dann scheißegal war. Also entweder bist du einer, der kackt darauf, der sagt, was er denkt, oder du hast halt so angepasste Weichspüler, also das ja, ist natürlich auch immer ein schmaler Grat. Das toll, dass alles so In-Character-Typen sind wieder. Definitiv nicht. Nur muss man halt sehen, irgendwie Effenberg ist dadurch dann halt große Karriere in der Nationalelf dann verwehrt geblieben. Aber ne? Ja, du kannst doch nicht sagen, dass da jetzt, wenn da irgendwer mal wirklich mal was Ehrliches sagt und auch was kritisiert, dass er dann da automatisch rausgeworfen wird. Also zwischen konstruktiver, ja, ich schreibe mir die ganze Zeit, ich soll ausreden lassen, ja, dann danke. Zwischen Chris, jetzt red doch mal aus. Ja, sonst kann ich noch mal anfangen. Frings, Ballack-Wiese. Alle drei haben den Mund aufgemacht und spielen keine Nationalmannschaft mehr. Oder haben keine Nationalmannschaft mehr gespielt. Und das waren drei Leute, die haben den Mund aufgemacht und ja, wir planen jetzt nicht mal mit ihnen, obwohl das eigentlich Leistungsträger waren. Ja gut, Wiese jetzt nicht, aber Frings und Ballack, das war... Entschuldigung, Chris ist doch noch da. Nee, alles gut. Ich bekomme gerade Twitter-Nachrichten, wir werden gerade kritisiert. Was? Ja, ich wollte noch kurz sagen, Freunde der Sonne, sage ich ja dann nur. Wie Effenberg da sitzt bei einer Pressekonferenz und sagt, ihr könnt euch dran erinnern wahrscheinlich, oder? Ja, so. Ja natürlich. Klar. Und sowas, da gebe ich dem Chris natürlich recht, sowas wirst du wahrscheinlich auch in 10 Jahren nicht von einem Götze hören. Aber ich glaube, es geht ja auch gar nicht darum, dass jeder so auftritt. Aber aktuell, lass uns mal überlegen, in der deutschen Nationalmannschaft, wer würde da mit einem ähnlichen, ja, Thomas Müller, aber auch. Aber wie gesagt, Wiese, Frings und Ballack. Ja. Ja. Da hast du vielleicht noch mit Abstrichen einen Neuer, der kann auch mal Gas geben, finde ich eigentlich. Nein, aber Wiese, Frings und Ballack haben den Mund aufgemacht und waren danach nicht mehr Teil der Nationalmannschaft. Ach so, meinst du das? So meine ich das. Ja, da hast du recht. Kann man so sehen, ja. Aber fand ich jetzt auch wiederum nicht schlimm, dass die, das ist ja immer so, das ist schwierig, finde ich, einzuschätzen, weil ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch weiß, wie das andere große Stars, sei es ein Cristiano Ronaldo oder von Spanien, die großen Leute wie Iniesta oder Xavi oder so, wie die das handhaben, ob die dann auch so duckmäuserisch durch die Gegend laufen. Also diese Xavis und Iniestas, die sind natürlich genauso so Pussys. Aber das sind auch so charming Bären, ja, die da irgendwie immer ganz smarte Aussagen machen. Aber Cristiano Ronaldo ist natürlich so eine unfassbare Lichtgestalt, die kann eigentlich sagen, was er will. Er findet das ja auch noch, glaube ich, ganz geil, ja, wenn er irgendwie kritisiert wird in irgendeiner Zeitschrift. Aber sonst gibt's doch gar nicht die großen Badasses mehr. Ja, Rooney zu sagen oder diesen Typen, der da jetzt bei Auxerre spielt. Großen Badasses gibt's nicht mehr. Balotelli wüsste ich da jetzt noch. Ist ja auch die Barca-Schule. Die sind alle durch die Barca-Schule gegangen. Genau, die bekommen da gibt's ja diesen Katalog, diesen Maßnahmenkatalog, an den dich halten musst, nach dem du leben musst. Und ja, da wirst du von jung auf an auf Musterprofi und geleckter Profi geschult. Ja. Hängt natürlich auch ein Arsch viel Geld dran. Das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Ja, in Paul Gascoigne, ja, also jetzt nehme ich mal Paul Gascoigne mit seinen ganzen Skandalen hin und her, ja, der würde niemals so ein Werbestar werden wie ein David Beckham oder wurde auch nie so ein Werbestar wie David Beckham, weil er einfach nicht glatt genug ist. Und ich denke mal, heute ist es auch so, dass das vielleicht der ein oder andere im Hinterkopf hat. Ich muss mich mit einer von einer relativ guten Seite präsentieren, weil ja, das ist dann ja schon. Passt mein Gesicht nicht mehr auf die Milchschnitte oder so. Weißer Kuckuck, aber ich meine, es ist ja, ich gebe dir damit ja recht, dass sie alle, sag ich mal, den Katalog runterrattern und im Endeffekt merkst du überhaupt keinen Unterschied, wer da jetzt vor dir steht bei einem Interview. Also, jedenfalls geht's mir so, egal welchen Spieler du nimmst, letzten Endes ist es immer dasselbe, was dabei rauskommt. Nämlich die meisten Fragen werden einfach nur zustimmend oder ausweichend beantwortet, aber, ja, so einen richtigen Knall gibt's gar nicht mehr und das merkt man auch, finde ich, daran, wie Bruno Labbadias Rede da aufgefasst wurde. Weil also jetzt so ein Riesending war das nicht, aber das war ja tagelang erstmal eine Riesennummer, dass der gesagt hat, am Arsch lecken. Also das fand ich jetzt alles nicht wahnsinnig extrem, dass er das mal so angesprochen hat. Also ich glaube schon. Ja, am Arsch geleckt ist ja schon eine Aussage, die passt ja nun wirklich nicht oft. Ja, aber wir haben ja auch drüber diskutiert. Es ist ja jetzt nicht ein Problem, dass jetzt völlig neu wäre, dass er da anspricht. Weißt du, also das ist irgendwie, ich finde jetzt da kein passendes Beispiel, aber ja, also ich finde, das ist ein Thema, das brauchst du eigentlich nicht ansprechen, weil das ist bekannt, dass es halt so ist. Tobi hat das damals ja auch gesagt, wir müssen jetzt machen, wir die ganze Mannschaft rausschmeißen, ja, macht aber keiner. Der Trainer ist halt eben der vorne steht und sich dann das abholen darf. Aber ich wollte damit jetzt eigentlich da gar nicht mehr drauf eingehen, sondern ich wollte damit ja nur nochmal sagen, dass man halt merkt, dass so ein Medienecho heutzutage schon, da reicht schon aus, wenn ich sage, am Arsch gelegt. Und ja, ich kann mich da an andere Aussagen erinnern damals, oder sag ich mal wütendere Aussagen damals erinnern, die, weißt du, was ich euch jetzt mal frage, bringt das denn was für die Mannschaft, wenn du da anders reagierst, oder ist das eher für uns was uns gefällt? Meinst du, was sie denken, was ihre Aussage bewirken könnte? Nur wenn jetzt der Schmelzer das gesagt hätte. Ja, wisst ihr, also braucht mich so einen Scheiß nicht fragen, Löw weiß, was ich kann, ich gebe mein Bestes hier und wenn es ihm nicht reicht, hat er halt Pech gehabt. Für wen ist diese Aussage dann irgendwie weiterführend oder so? Also ja, so eine Aussage per se wäre ja schon mal Quatsch. Naja, denn dann können wir jetzt sollte man nicht in der Öffentlichkeit kritisieren. Nee, das hat er ja dann nicht gemacht, aber du hast ja gerade gesagt, er hat recht. Nee, das genau. Du legst mir jetzt so in den Mund, dass ich jetzt davon verlangen würde von den Spielern, dass sie so welche Aussagen machen müssten. Bin ich hier der Paul Heyman? Um direkt irgendwelche Leute persönlich anzusprechen, sondern man kann doch Teile oder so ansprechen, aber Person würde ich niemals ansprechen. Okay, dann sag mir mal, was du jetzt für eine Reaktion, damit ich mal nur weiß, was du genau meinst, was für eine Reaktion hättest du von ihm erwartet? Auf die Frage. Dazu kenne ich den Typen zu wenig. Persönlich. Dann frage ich dich, wie du reagiert hättest. Ich hätte nur gesagt, dass ich die Öffentlichkeitsdarstellung ganz schön mies fand. Das hätte ich gesagt, ohne da jetzt aber einen Namen zu nennen. Also wenn dich der Reporter angesprochen hätte, dass ich für sie war das Spiel ja relativ schwierig. Und nach den Aussagen von ihrem Trainer, finden sie denn jetzt, dass sie mit diesem Spiel dem Trainer bewiesen haben, wie wichtig sie für die deutsche Nationalmannschaft sind. Hättest du gesagt, ich fand die Öffentlichkeits... Nein, die, auf diese Frage natürlich nicht. Ja, das war ja so ungefähr die Frage. So, absolut, absolut. Das reicht doch. Ja, mehr hat er ja nicht gemacht, oder? Er hat doch dann gesagt, aber das ist doch genauso wenig eine kernige Aussage, wie die du jetzt eingefordert hast. Also, ja, mal auf den Tisch hauen. Also, bevor ich kritisiert habe, wie diese Spieler sich irgendwie in der Öffentlichkeit präsentieren, wusste ich ja noch nicht, was du mir für eine Frage stellen wirst. Ja, darüber diskutieren wir ja die ganze Zeit, dass sie so mehr oder weniger gleichgültig antworten. Ja. Das jetzt, ich meine, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, du hast da gar nicht viele andere Möglichkeiten. Du hast in der Wortwahl hast du natürlich Möglichkeiten, aber ich möchte damit nicht sagen, dass man jetzt unbedingt irgendwie beleidigend werden muss. Sondern du kannst doch mal sagen, oder du kannst mal ein bisschen aus der Haut fahren oder sowas und zeigen, dass sie das nicht am Arsch vorbeigeht. Also so sieht es für mich teilweise aus, wenn ich dann Götze sehe, der da rumjammert, wenn er verloren hat und unentschieden gespielt hat, als wenn es ihn gar nicht interessiert. Und das geht mir auf den Sack. Den magst du. Ist mir egal, die sollen keine Leute beleidigen oder kritisieren, das ist mir egal. Können sie von mir das gerne machen, aber dann werden sie das Echo halt ertragen müssen. Aber ich möchte mal ein bisschen was Energisches hören von den Leuten, dass es sie wirklich aufregt, dass sie gerade verloren haben oder eine schlechte Leistung gezeigt haben. Also das sehe ich aber nicht. Das sehe ich nicht. Okay. Hat mir die Aussage jetzt sehr gut gefallen von dir. Das lebt für mich nicht. Es lebt da nicht. Ja, fand ich jetzt also echt, fand ich jetzt, mit der habe ich jetzt mehr anfangen können als mit den letzten 15 Minuten. Ja, oder sag doch mal, Ricky. Nein, ich gebe dir da recht. Dein EM-Halbfinale, du spielst dein EM-Halbfinale, was das da war. Spielst nicht überragend und du sagst dann nur am Seitenrand, ja, wir haben unser Bestes gegeben. Das wird reicht nichts nicht. Anderes gesagt werden den das ganzen Tag. Das reicht mir nicht. Aber dir wird das, genau das wird den Jungs gesagt werden. Passt da das, auf. Das stimmt, und ja. Das und da sind junge Leute, ey, stell dir mal vor, die sind 19, 20 Jahre alt. Und ja, dann passt doch mal. Ja, dann erzählt dir einer, du sollst da lieber bei solchen Sachen, sag ich mal, im Sinne der Mannschaft reagieren, nenne ich das jetzt mal, und dich zurückhalten. Dann wirst du darauf auch hören, gerade als junger Spieler, weil du möchtest ja nochmal, weißt du, also. Aber vor allen Dingen, wenn mir irgendwie Snickers oder so sagt, ja Mensch, also äußern Sie sich mal nicht in diese Richtung negativ oder in diese, dann bekommen Sie auch Ihre 5 Millionen im Jahr, ja? Da würde ich natürlich auch vorher denken, oh, da sage ich mal lieber erstmal, ja, ich habe mein Bestes gegeben, weißt du? Das kann ich auch alles verstehen. Das stimmt. Ne, weißt du, aber naja. Das stimmt. Das ist eigentlich der nächste Gegner, Schweden, ne? Ja, die gegen Färöerinseln fast verloren hätten. Hast du da was gesehen? Ja, die haben 1-0, die lagen mit 1-0 zurück. Und machen dann relativ fix, war es 1-1, aber das 2-1 war echt so ein pures Duseltor von Ibrahimovic, fast ein Eigentor oder vielleicht war es sogar ein Eigentor, kurz vor Schluss. Also die haben sich wirklich nicht mit Ruhm da bekleckert gegen die Färöerinseln. Das war wirklich... Die Angst vor Schweden? Also ich nicht. Ibrahimovic, ich meine, eins ist klar, wenn die mit 1-0 führen, die Schweden, dann ist es immer schwer für Deutschland, finde ich. Das stimmt, ja, dieser Rasmus Elm, ne, von ZSKA Moskau, glaube ich, das ist ja auch ein Schlitzohr da. Ach, im Mittelfeld, ja, also dann wird es aber auch schon eng. Was haben sie so noch? Markus Berg? Ja, der hat gar nicht mitgespielt, glaube ich. Ja, aber der kommt gegen Deutschland, ist aber nicht dabei. Ach, oh, schön. Das natürlich. Passt ja. Nicht nur der, hat Berg irgendwie gespielt? Aber da gibt es noch mal einen, der... Berg kam für Ibrahimovic. Nee, für Ranieri. Ich weiß es nicht. Wow. Ja. Ja, aber, also wie gesagt, ich gucke so die Mannschaft an, Ibrahimovic und, Ibrahimovic, dann haben sie noch Ibrahimovic. Ja, der hat, das wollte ich auch noch, genau das wollte ich noch sagen, als ich das Spiel gesehen habe. Also das ist ja so ein Egozentriker auf dem Platz. Also mal ganz ehrlich, man unterstellt ja Cristiano Ronaldo immer viel. Und ich gebe auch wirklich jedem recht, der sagt, Cristiano Ronaldo ist schon so ein arroganter Spieler, selbstverliebt hin und her. Aber ich finde, Cristiano Ronaldo bringt da... über eine Saison gesehen, auch die Leistung. Ja, Ibrahimovic auch, aber was der da gestern abgezogen hat und mit seiner One-Man-Show da... Er weiß halt, welchen Standing er hat. Ne? Also die Mannschaft sonst ist eigentlich eher so, ja, Regionalliga, jetzt um es überspitzt zu sagen, und er ist dann halt so Erstliga und er weiß das halt und lässt es halt auch megamäßig raushängen. Ne? Ja, ich wollte sagen, Elmander spielt auch. Entschuldigung, dass ich da nochmal reinrede, aber es ist noch ganz interessant, weil der ist auch relativ stark. Johan Elmander von irgendwo so einer türkischen Mannschaft. Wo spielt er hier? Galatasaray, ganz genau. Der war ja auch verletzt gegen die Faroe-Inseln oder gesperrt, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der ist auch dann dabei. Also gegen Deutschland spielen sie dann schon mit einer Top-Besetzung. Ich habe jetzt Schweden gegen Faroe keine Zusammenfassung gesehen, aber ich habe unter anderem Brasilien gegen Schweden eine Zusammenfassung gesehen und davor einige Spiele, als es zur EM ging. Aber findet ihr nicht auch, dass dieses ganze Ibrahimovic-Ding nicht von irgendwo herkommt? Ich finde schon, dass das ganze Team sich sehr devot ihm gegenüber darstellt. Also ich sehe da nicht irgendwie, dass da eine große Revolte auf dem Platz irgendwie entsteht. Also der ist da der König und gibt's auch gar keinen, der ihm da ja, ist. Die sind ja auch froh, dass sie ihn haben. Ich glaube, war der nicht das sogar schon öfter mal zurückgetreten irgendwie nach der WM 2006 oder so? Dann komm doch wieder zurück und du bist auch der König und wir lieben dich alle und ist halt so, es ist auch in der Kreisliga so, wenn du dann mal jemanden hast, der da mal Landesliga gespielt hat, der ist dann besser als alle anderen und der weiß das auch und es ist halt dann meistens raushängen. Kenne ich genug Leute, ne? Also sind wir uns einig, dass Schweden mit Ibrahimovic stärker ist? Ja. Aber ich wollte noch kurz sagen, weißt du, an wen der mich so ein bisschen erinnert vom Standing her? An Henrik Larsson. Nur, ich fand, Henrik Larsson war damals schon noch eher für die Mannschaft. Teamplayer, ne? Ja. Aber er hat auch positionsgeschuldet, glaube ich, ne? Ja, er hat aber so ein ähnliches Standing, finde ich. Also Henrik Larsson, den würden sie wahrscheinlich jetzt noch auf den Platz jagen. Also das ist ja ein Volksheld da gewesen in Schweden. Und so ein bisschen hat er dieses Standing, glaube ich, übernommen von Henrik Larsson. Das liegt wahrscheinlich auch daran, also wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, war das in der schwedischen Nationalmannschaft immer so, dass sie einen so einen herausragenden Spieler hatten, wie vor Larsson war es doch dieser Bronin oder wie der hieß, Thomas Bronin, ja. Ja, also das waren immer so einzelne herausragende Spieler, an die hat sich dann die ganze Mannschaft so ein bisschen geklammert. Die hatten immer so, sag ich mal, mittelklassig gute Spieler mit dann noch dabei, aber halt eben so meistens einen, der herausgestochen ist und vielleicht sind die es gewohnt, einem hinterher zu rennen und den seine Spielchen da mitzumachen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's also, ja da auch. Warum ich gefragt habe, ob Schweden mit Ibrahimovic stärker ist, weil manchmal könnte es ja auch sein, dass einfach das Kollektiv so eine Ikone kompensiert. Sehe ich jetzt nicht, aber wenn ich in die Mannschaft sonst so. Ich glaube auch nicht, ne? Dafür kenne ich sie auch viel zu wenig. Aber ich denke, wir müssen jetzt ja auch nicht unbedingt so auf Schweden gucken, klar. Überblick verschaffen, aber mit der deutschen Mannschaft. Er ist der nächste Gegner, ne? Ja, natürlich. Aber mit der deutschen Mannschaft, die wir momentan haben, brauchen wir eigentlich vor keinen Gegner Angst haben. Ja, die einzige Angst, die ich habe, irgendwie ist, dass unsere Mittelfeldspieler keine Tore schießen und Klose einen schlechten Tag hat. Das ist so das Einzige, wovor ich so Angst habe. Aber ansonsten dürfte da nichts passieren. Und wenn sie ein Tor schießen, dann schießen wir halt drei. Also momentan habe ich so eine Einstellung, weil ich finde, dass wir momentan auch gut drauf sind und habe ich eher weniger Angst. Ja, das wäre ist auch arrogant, weiß ich, aber sehe ich. Ja. Das stimmt, also ich habe das Gefühl jetzt erst wieder seit dem Spiel. Also nach dem Österreich-Spiel habe ich schon gedacht, ist dieser Glanz, dieses Momentum vielleicht ganz weg, welches wir ja schon während der EM so ein bisschen verloren haben. Ja, wir haben so tolle individuelle Spieler, also das ist Und die spielen in Berlin, darf man ja nicht vergessen. Und war das nicht Spieler? Nein, die Deutschland gegen Schweden. Und war das nicht auch in Berlin, dieses großartige Achtelfinalspiel damals? Erinnere ich mich da nicht richtig? War das Deutschland? Nee, das war in München. Deutschland gegen Schweden war damals in München. Gegen Argentinien war in Berlin, glaube ich, oder? Genau, gegen Argentinien war in Berlin. Ja, Chris, du wolltest noch wissen. Oh, Entschuldigung. Nee, bitte. Du wolltest doch noch wissen, ob es noch irgendwelche. Ja, bitte. Also diese Umfragen, das ist ja wirklich großartig. Dann lassen wir die heute weg. Hä? Nein, komm, mach wenigstens die Umfrage, Nein. wie wir unsere Mannschaft bewertet Nein, haben. Nein, mach ich nicht. Wenn du darauf keinen Bock hast, lass ich das. Geh dich mal schön ficken. Habe ich ein Wort gesagt? Ach, leck mich doch. Das ist mir. Naja. Komm, sag mal. Wie haben denn die Leute abgestimmt? Welche Note haben sie denn gegeben? Nö. Also wir haben ja nochmal gefragt, sage ich jetzt nicht zum Chris, sondern zu den Zuhörern. Nein, ich habe ja nochmal gefragt hier zum Thema Weltfußballer des Jahres 2012, haben wir in der letzten Sendung darüber gesprochen. Und ich habe dann auch mal so ein paar Spieler zusammengetragen und gefragt, wen ihr davon bewerten würdet. Vielleicht muss ich mal ganz zu Beginn sagen, die für Adolf Hitler gestimmt haben, das ist echt, also ihr seid wirklich richtige Hellseher, wirklich, also echt mal Aber naja, ich hätte es von niemand anders erwartet, als von denen, die abgestimmt haben letzten Endes. Aber bestimmt auch alles Wrestling-Fans. Ja, auf jeden Fall. Einheitliche Meinung, Cristiano Ronaldo. Und dazu passt ja eine Meldung, die ich heute gelesen habe oder gestern gelesen habe, dass der gute Rossi Mourinho behauptet hat, wenn Cristiano Ronaldo das nicht gewinnt, dann sei das irgendwie ein Terroranschlag auf den Fußball oder irgendwie so. War einfach eine schöne Aussage. Wie seht ihr da, Cristiano Ronaldo, einhellig? Ganz klar. Ganz klar. Meiner Meinung nach muss man sehen, letztes Jahr Champions League Torschützenkönig war Messi, glaube ich, ne? War nicht Gomez da auch mit dabei? Gomez war da mit dabei. Gomez aber war mit dabei, Messi halt durch dieses Leverkusen-Spiel, ne? Ja, aber trotzdem, also 14 Tore, sowas im Dreh. Also das ist schon überragend. Klar, ich würde vom Gesamtbild, von der ganzen Saison, würde ich wahrscheinlich auch auf Ronaldo eher steuern, aber trotzdem darf man das auch nicht ganz außen vor lassen, weil 14 Tore in der Champions League, auch wenn man da so Gegner wie Leverkusen hatte, wo man hochgewonnen hat, ja, muss man trotzdem erstmal machen, ne? Und das ist, also im Endeffekt sind es ja immer Ronaldo, Messi und irgend noch ein Spanier, ne? Also egal, was in der passiert. Regel immer Xavi, der hat viermal in Folge dritten Platz gemacht. Ja, also meinst du, dass Cristiano Ronaldo aufgrund seiner Außendarstellung nicht Weltfußballer wird? Da kann man da eigentlich vielleicht was sich zusammenstricken. Kann sein. Also ja, ich weiß jetzt halt auch nicht, wie die Jury zusammengesetzt ist und inwiefern da Sponsorenverträge eine Rolle spielen. Und das ist natürlich irgendwie, ich weiß nicht, Messi ist Nike? Kann das sein? Ja, Cristiano auch. Ja, und wenn die dann, man weiß ja, dass da Leute immer ganz gerne Geld annehmen und Das ist ein ganz sauberer Verein. Also die UEFA ist ganz sauber. Also ja, nein, aber so ein Weltfußballer kannst du halt besser vermarkten und es ist. Kurz was zu den Fakten. Champions League, Torschützenkönig 2012, Lionel Messi 14 Tore, Mario Gomez auf Platz 2 mit 12, Cristiano Ronaldo mit 10 Toren auf Platz 3. Auch super. Aber was viel entscheidender ist, finde ich, Lionel Messi 9 Vorlagen. Also das ist auch nochmal 23 Punkte kriegt er da bei diesen Scorerlisten und hat damit, warte mal, ich muss mal gucken, ja, mehr als doppelt so viel wie alle anderen. Also das darf man definitiv nicht vergessen. Also wenn es Messi wird, kann man es aufgrund solcher Statistiken kann man sagen, ist okay. Also wenn er jetzt gewinnt, klar, Ronaldo hätte es vielleicht mal verdient, aber so drastisch wie Mourinho sehe ich es jetzt nicht unbedingt. Kommen wir zur nächsten Umfrage. Chris, ich habe jetzt gar nicht mehr gefragt, weil für dich ist, du hast ja letztes Mal schon gesagt, Cristiano Ronaldo. Ja, nein. So. Kommen wir zur nächsten Umfrage, Luca. Und da haben wir zwar ja schon ein bisschen hinterher geschrieben, und zwar, wer ist Deutschlands bester Offensivspieler? Da habe ich zur Auswahl aufgestellt, Özil, Podolski, Klose, Gomez, Götze, Müller, Reus und Schürrle. Und da hast du natürlich zu Recht gesagt, Toni Kroos muss da eigentlich mitgenannt werden. Habe ich gesagt, ich sehe, und das sage ich auch jetzt, Toni Kroos nicht als klassischen Offensivspieler wie die anderen, die ich da genannt habe, weil Toni Kroos für mich schon ein Mann ist, der aus der Tiefe kommt, finde ich jetzt jedenfalls, und vor allen Dingen auch, und das ist für mich das viel größere Zeichen, wenn ein Angriff der Gegner läuft, zieht er sich mit zurück und verteidigt mit, und so Spieler wie Özil oder auch ein Götze, Klose und so, brauchen wir gar nicht drüber reden, die haben schon eine andere Haltung dann dem Gegenspieler gegenüber. Klar, natürlich. Es sind andere Spielertypen. Ich würde auch sagen, dass Reus ganz klar letztes oder momentan der beste Offensivspieler ist, den wir haben. Nur Kroos hat letzte Saison immer oft auf der 10 gespielt und zumindest in der Liste hätte er auftauchen können. Also ich sag auch, Reus definitiv, aber Kroos kann man mit in die Liste nehmen. Ist im Endeffekt ist es ja eh egal, aber hat auch gewonnen. Marco Reus mit Abstand am meisten genannt worden. Chris, was sagst du? Für mich ist es Özil, aber da jetzt einen rauszupicken, ist echt schwer. Ja, Luxusproblem wieder. Wirklich, wirklich. Können wir stolz sein auf unsere Mannschaft? Ja, definitiv. Trotzdem oder ist alles oberes Mittelmaß? Nö, ich würde schon sagen, geht an die Weltklasse, ne? Ja. Reus und Özil, das geht schon. Ja, da müssen sie es noch ein paar Jahre irgendwie konstant halten, das Niveau, aber sie sind schon auf einem sehr guten Weg, denke ich. So, und wir bleiben weiter patriotisch. Nächste Frage war dann, auf welcher Position hat das DFB-Team die größten Probleme? Zur Auswahl standen alle Positionen, gehe jetzt nicht alles durch. Und auch da einhellige Meinung unserer Hörer, linke Außenverteidigerposition, sprich Marcel Schmelzer. Jetzt frage ich euch zwei Experten hier nochmal, ist es denn nicht irgendwie auch eine Option, den Lahm wieder auf links spielen zu lassen und auf rechts dann mal, sag ich mal, die Baustelle so ein bisschen zu verschieben, weil man ja mehr Auswahl hat auf rechts? Nee, er will ja selbst nicht. Und ich glaube, wenn er es nicht will, dann ist das Thema auch ad acta. Luca? Ne? Tja, sehe ich ähnlich. Also wie gesagt, gegen starke Gegner kannst du, wie gesagt, Bartstuber und Boateng raus in den Stellen, Defensive ein bisschen stärken, Kopfballspiel Spiel stärken und gegen schwache Gegner ist, glaube ich, sowieso egal. Weil wir gegen schwache Gegner eigentlich immer viel mehr Tore schießen, als wir bekommen. Oder in den meisten Fällen. Interessante Antwort fand ich auch noch. Ein paar Leute haben noch gesagt, im Sturm hätten wir die größten Probleme. Ja, ja auch, klar. Wenn Gomez verletzt ist, ja. Aber ja, ist schwierig zu sagen. Wir schießen eigentlich immer viele Tore und Was ist eigentlich mit dem Aaron Hunt? Ist das ein Kandidat? Ja, bitte aufzureden. Und ich glaube, der ist in Bremen selbst auch nicht so der Fan-Favorite. Nein, ne? Bei den Fans nicht und auch sonst nicht, nein. Ja, okay, dann höre ich auf zu reden. Siehst du ihn in der Nationalmannschaft? Ich weiß es gar nicht. Nein, pass mal auf. Ich sehe ihn halt so, dass er seit Jahren ein gewisses Level in Bremen erreicht. So möchte ich es jetzt mal ausdrücken. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass man, wenn man so ein Aaron Hunt ist, der ist ja jetzt noch nicht so alt, dann vielleicht mal den Weg weg von der Weser suchen sollte. Weißt du? So, um dann noch die letzten Prozent herauszukitzeln. Weil aktuell befindet er sich für mich auf einem ordentlichen Bundesliga-Niveau. Und könnte aber... Also er bräuchte natürlich noch einen Ticken mehr, um dann Nationalmannschaft mal irgendwie ein Thema zu werden. Aber ich finde, es ist kein schlechter Spieler. Also da gibt es definitiv schlechtere. Aber also vielleicht würde ihm ein Wechsel ganz gut tun. Also meinst du nächste Station Hoffenheim? Weiß nicht, muss er Champions League spielen. Pocahontas telefonieren. Ja, also Aaron Hunt ist ja auch einer, der geht immer gerne ins Stubo und schlägt dann mal eine Frau. Und wenn dann die Leute kommen, um das zu klären, dann versteckt er sich mal unter dem Auto. Wie macht er das öfters? Ja, ist glaube ich mal vorgekommen. Ich weiß nicht, ob er es öfter macht, aber das war so eine Story damals mit seinem Gumpel. Warst du mit ihm schon mal unterwegs feiern? Ein Bekannter von mir, ja. Ja, wirklich? Und? Ich glaube, ist ein ziemlich also, dober Typ, oder? Ist halt so ein Fußballprofi, der steht dann in der Disco und find's geil, dass alle Leute zu ihm kommen, Fotos machen wollen, ne? Und macht ist halt auch die Hose. So? Ja. Also wären wir doch auch. Ja. Ich habe mal einen DJ-Kollegen gekannt, der hat sich mal einen blasen lassen während einem DJ-Set. Und alle, die vorbeigelatscht haben, sagen, oh, was für ein Arschloch. Aber in Wirklichkeit haben sie gedacht, so ein Penner, ich würde mir auch gerne da jetzt einen lutschen lassen. Obwohl die Tussi auch nicht besonders geil aussah. Aber ich sag mal so, hat er ja nicht gesehen, wa? Hat er aufgelegt währenddessen. Ach, Mensch. Ja. Dann, du hast schon angesprochen, die Bewertung des Spiels unserer Nationalmannschaft in Schulnoten ist, sag ich mal, jetzt nicht auf so ein Riesenecho getroffen, die Umfrage. Aber ich finde, die abgestimmt haben, haben genau den Nerv. Also 2,5. Eine 1 wäre, kannst du nicht geben. Ja, auch bei einem 6-1 kannst du keine 1 geben, denn der Gegner war dann doch einfach zu schwach. Ne? 2,25, wenn man es genau nimmt, haben unsere Hörer abgestimmt. 2,25 geben sie der deutschen Nationalmannschaft für dieses Spiel. Was hätten die machen müssen, um eine 1 zu kriegen, Luca? Gegen eine andere Mannschaft spielen müssen. Ja, denke ich auch. Also es ist jetzt, wenn Bayern gegen Unterhaching 6-1 gewinnt, dann... Es war ja nur 3-1. Ja, nein. Kann der Deutscher nichts dafür, wenn der Test so leicht ist? Nein, natürlich nicht, aber... Ja, also ich... Dann musst du noch 2 Tore mehr machen, denke ich. Also, okay. Nein, also es wäre sicherlich auch drin gewesen. Also es ist ja so ein bisschen, die Bayern machen es auch ganz gerne gegen Stuttgart zum Beispiel, da haben sie ja aber 65 Minuten, glaube ich, aufgehört, Fußball zu spielen. Da kam dann Martinez noch rein und dann haben sie einfach nur noch im Mittelfeld immer Martinez angespielt und Fans haben ihn gefeiert. Und das Gefühl hatte ich auch gestern so irgendwie, dass dann irgendwann so der Druck raus war und schießen wir noch mal aus 20 Metern, Ball ist drin, super, aber so richtig. Was hältst du von Martinez? Ganz kurz nur. Also ich bin eher so denke ich nämlich auch mal. Wenn ja, also ich bin eher optimistisch gestimmt, dass er uns weiterbringt. Muss man auch bei dem Preis. Sehe aber einfach auch, dass er Zeit noch braucht. Also er hat halt keine Vorbereitung gehabt. Ja. Und neue Liga, neue Sprache, neues Umfeld, neues Land. Also ich sag, wenn er zum Viertelfinale, Halbfinale Champions League auf 80-90% ist und schön, dass du schon so weit denkst. Kann er uns da weiterbringen. Ja, als Bayern-Fan hast du da immer eine gesunde Arroganz. Das ist einfach so. Deswegen bin ich Bayern-Fan. Einfach, dass ich eine große Fresse haben kann und die anderen Leute ein bisschen provozieren kann. Das ist ein großer Grund irgendwie. Und ich sehe es einfach so. Also brauche einfach noch ein paar Monate, um sich an die Mannschaft zu gewöhnen. Und dann kann er, glaube ich, richtig was leisten. In den ersten Spielen hat er auch gezeigt, so 40, 50 Meter Pässe in den Fuß und so. Also ich glaube schon, dass der uns weiterbringt. Muss man ganz kurz vielleicht nochmal sagen, Martinez auch nicht gegen Weißrussland eingewechselt worden wieder. Ja, in der Nationalmannschaft hat er einfach die anderen Leute, die haben ja die letzten Jahre auch einfach ihre Leistung gebracht und haben alle Titel geholt und das ist einfach wie damals mit Miku und Zidane. Miku war auch ein Riesenfußballer, aber war halt Zidane da. Ja, schönes Beispiel, ja. Ja, dann hast du halt keine Chance. Er wurde ja auch nur eingeladen, um in der Innenverteidigung zu spielen. Ja. Das ist halt Nationalmannschaft, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Momentan auf Nationalmannschaftsebene, meiner Meinung nach. Und ist okay, dass er da ist. Vielleicht, wenn die irgendwann aufhören, wenn er dann 27, 28 ist, dann kann er da vielleicht Verantwortung übernehmen. Also ich glaube schon, dass er da geduldig sein muss und das auch ist, glaube ich. So sieht's aus. Jo. Das war's für eine Umfrage, Chris. Ich kann ja nochmal sagen, ihr alten Pappfühl, facebook.com/4ecken211 ist die Adresse zum Liken und zum Twitter-Followen wäre es @4ecken211 und dann kommen wir gleich noch zum dritten Segment und zwar den Live-Tipp. Den gibt's natürlich wieder am Freitag. Normalerweise dann mit Tobi, der trifft auf Stefan und beim nächsten Spieltag, also jetzt nicht der kommt, sondern der übernächste dann sozusagen, da hören wir dann spätestens auch den Luca wieder, denn der tritt dann gegen den Chris an beim Live-Tipp. Und ihr könnt, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ihr könnt bei dem Live-Tipp mitmachen, schickt uns einfach eine E-Mail 4ecken211@gmail.com und schreibt einfach, dass ihr da teilnehmen wollt. Ein zweiter Stefan hat uns schon eine E-Mail geschickt, ich sage jetzt den Nachnamen nicht. Stefan, du bist dann praktisch für den 11. Spieltag dabei. Ich habe dir jetzt noch nicht geantwortet, tut mir echt leid, weil ich ein bisschen busy war und werde dir aber jetzt am Wochenende noch dann zurückschreiben. Du triffst dann auf Tobi am 11. Spieltag oder was das dann auch immer ist. Ja. Ja, gibt's hier noch einen Stinkstiefel und irgendwie... Weiß ich gar nicht. Ja, klar. Ja? Ja, logisch. Ich hab nix. Ja, du überlegst halt noch ein bisschen. Dann sag mal. Sag mal dein Dings. Was soll ich zuerst sagen? Sag mal die Pfeife. Die Pfeife der Woche ist der ominöse... Nein, ich hätte jetzt den Reporter gesagt. Nee, ich nehme die Deutsche Telekom aus bekannten Gründen. Danke. Luca? Die Pfeife der Woche? Ich würde erstmal an Chris weitergeben. Ja, ich überlege noch mal eben. Ich bin jetzt auch völlig überrascht. Also nein, das ist dein Segment, das hast du mit Biegen und Brechen ja eingeführt. Das ist mein Segment, ja, aber... Unter meiner Intervention, dass die Namen Pfeife der Woche und irgendwie Dönerspieß des Tages total bekloppt sind. Und, ja, aber... Ja. Und jetzt hast du nichts. Nee, weil ich davon ausgegangen bin, dass es dieses eine unreguläre Ausgabe ist. Ich dachte, weil du so ein positiver Mensch bist. Nein, aber komm, sag noch einen goldenen Schuh, dann bist du glücklich. Armenien. Weil sie, also wer das gesehen hat, Armenien gegen Italien, das war phänomenal, was die gespielt haben, die Armenier. Die haben Italien wirklich nicht an die Wand gespielt, aber auf jeden Fall mitgehalten. Haben kurzfristig 1-1, ne? Ja, die haben also wirklich bombenmäßig gespielt. Das 3-1 täuscht wirklich über die wahre Leistung hinweg. Und die waren ja auch schon gut bei der EM-Quali. Da haben irgendwie nur 4 Punkte gefehlt, sonst wären sie mit nach Polen und wie heißt der andere Unrechtsstaat? Polen und wo? Ukraine. Wären sie da hingefahren und Armenien ist für mich absolut hier der Schlüpfer des Abends, oder wie das heißt. Mhm. Schön. Habt ihr noch schon Gedanken gemacht? Ich habe vorhin die U17 weibliche WM gesehen. Also unsere, nein. Ach nö, ja. Also über Frauenfußball. Das wird ja eigentlich also, verachtet worden. Nein, deutsche Nationalmannschaft Flop der Woche. Die haben gegen 10 Ghanaen, haben sie verloren. Ghanesen. Im Spiel um Platz 3. Also es war nicht wirklich Frauen schön jetzt, anzusehen. Ja, mein das ist ja... Kann ich ernst nehmen. Ja, die sahen auch alle aus wie Jungs, die Ghanaen. Nein. Ja. Frauenfußball kann ich nicht ernst nehmen. Kann ich hier in der Sendung einfach nicht gelten lassen. Ich denke immer noch, dass du uns gerade verarscht. Und Miley Cyrus, weil sie jetzt ein Liebes-Tattoo mit ihrem Verlobten hat. Nein! Die Top der Woche. Der Zeit. Das schon wieder raus ist, ey. Nein. Alte. Chris, tschüss. Hast du auch noch was? Nee, ich bin so glücklich. Dann spielen wir beide noch gleich an unseren Pullermännern rum. Würde ich fast sagen, oder? Luca, was machst du noch heute? Schön am ich Samstag. Ich trinke gleich noch einen Weizen und werde den Abend ausklingen lassen, glaube ich. Und schreist aus dem Fenster mir san mir. Die Bayern. Immer nur du, VfL. Ach ja, Boris Vucevic ist außer Lebensgefahr. Kann man da auch nochmal sagen, toll, ja. Schön. Erstens, und Tobi auch. Also das muss man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, auch Tobi ist außer Lebensgefahr. An der Stelle. Ein Glück. Ricky, wie sieht deine Abend-Entertainment Ich werde mit auf? Dir gleich noch ein bisschen Entertainment machen, mein Freund. Inwiefern? Ja, lass dich mal überraschen. Muss ich mich dafür ausziehen? Ja. Okay, dann hören wir jetzt schon auf. War eine schöne Runde mit euch. Ich muss das Intro noch suchen. Wieso ist das Outro? Mensch. Du bist einfach wieder zu flink, du kleiner Wiesel. Luca, hast du schon Angst? Gegen mich? Geht. Du kannst abmoderieren, bitte. Du weißt schon, ich bin auf Nummer 1, ne, im Ranking. Ja, natürlich. Aber ich habe bei Sky schon öfter gegen Lothar Matthäus getippt. Also ich habe da schon ganz andere Gegner gehabt. Ne? Auch im Frauenfußball, oder? Der ist doch gar nicht tippberechtigt. Ja. Die Bayramay hat sich ja jetzt auch ganz schlimm verletzt. Der Lothar Matthäus? Am Sachsier hängen geblieben. Was? Er ist mit dem Fingernagel an der Eichel hängen geblieben. Ja. Ey, nächste Folge ist übrigens... Immer, ich wollte noch eben sagen, Anekdote, fiel mir gerade noch ein Bekannter auch aus dem Bremer Umfeld, der mit Tim Wiese gesprochen hat, folgenden Satz geäußert. Tim Wiese hat gesagt, der Yogi, der guckt uns immer beim Duschen zu. Nein! Und damit möchte ich eigentlich auch sagen, es war schön mit euch und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, können wir nur zurück... Chris, ganz kurz, ich muss noch mal sagen, weil das weißt du noch gar nicht. Nee. Ich habe schon Tobi gefragt, nächste Ausgabe steht Montag nach diesem Spieltag, der dann kommt. Ja, hab ich verstanden, danke. Da freue ich mich drauf. Ja. Ricky? Chrissy? Bis Dienstag. Yes! Und rein, komm, mach Outro.